Brillen immer hinterher. Hehlen dann und kruft und wie der Mann, das der einzige, den du hören kann. Und hey, lösch sie brennt mit Köln und Bier, doch dann sei doch schon sie flug wer in den Dünger. Dann ist das auf der ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 58 und zwar alle unter einem Dach live aus Berlin-Friedrichshain. Und er hat die Frauen und das Geld, aber weiß mit beiden nichts anzufangen. Hier ist Dennis Mohrhardt. Hallo. Und er ist Hauptstadtliebhaber und unser aller Lieblingsvasall aus Göttingen. Diplom-Sozialwirt Cornelis Carter. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Und ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich bin Renke Bruhn. Lauter, Dennis, nicht leiser. Schwanz abgedreht. Immer noch einmal. Ich habe den Schwanz gedreht. Schwanz abgedreht. Immer noch einmal. Bis es schmerzt. Ja. Hallo. Ach, ja, alle Vorwürfe, hier ging es um niveauvolle Themen mit eingehender Recherche, direkt mal abgebügelt. Unser Board, Dennis, ist privat. Der muss es öffentlich schalten. Ja. Hab ich dann auch gedacht, als ich dir den Hinweis gegeben habe. Egal. Jetzt stimmt. Ja, egal. Okay. So, Abend. Nach langer Zeit melden wir uns wieder zurück. Ja. Wann war die letzte Folge? Ja, vor. Am 10. März, sagt mein Chat-Programm. Ja. Ja, ging nicht anders gerade. War. Wir hatten viel zu tun, worüber wir heute reden werden. Ja, das auch, aber ich kam auch einfach abends irgendwie nicht so viel weg. Das ist die Folge der Meta-Sachen. Wir werden heute nur über Meta reden. 5 Meter, 7 Meter, 30 Meter, Dezimeter, Zentimeter, ja. Kilometer, das volle Programm. Genau. Alles dabei. Greta, fein, Meter. Fein sortiert. Und am Ende zählen wir dann alles zusammen und teilen durch 12. Warum durch 12? Warum man nicht? Ist eine schöne Zahl, 12, ja. Ist ein Dutzend. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Immer durch 10 oder so, das ist ja leicht ausgerechnet, aber da kann auch man dann leicht. 12 Gebote, 12 Todsünden? Nee. Ja, aber es kommt halt auf jeden Fall, wenn man durch 12 rechnet. Ne, kommt halt irgendwas raus. Kommt ein Zwölftel bei raus. Wo mache ich das denn? Was hast du vor? Board, Konzentration. Soll ich mal, Herr Bruhn? Wollen Sie mal erstmal erplanken, wo Sie denn waren überhaupt? Ja, ich war vorgestern. Ja, ist alles schon so lange her. Vorgestern war ich zu Gast im Schmalzstullenministerium. Berliner. Ich kann das Board nicht public schalten, weil der einzige Admin Cornelis Carter ist. Was? Du bist Admin. Wie ist du bist ein Admin? So, weil du das ein feiner Podcast aus Berlin. Da geht's oh Gott. Um. Moment, ja, ich versuche das mal. Wie geht das? Ich arbeite daran. Ja. Vor, also. Nee. Wo macht man denn das? Ist so ein Laber-Podcast. Darf man das Wort eigentlich noch benutzen jetzt? Oder ist es jetzt kaputt? Ist public. Na, ich habe jetzt überlegt, als Gegenformat noch das Format Verhöhnung einzubringen, wo sich man sich einfach 2 Stunden lang gegenseitig verhöhnt. Ja, schön. Ja, das Thema war ja auch schon vorher gegessen. Jetzt sind wir aber alle versöhnt halt miteinander. Ja. Okay. Also das sind Arne und Henry. Verzeih, meine Stimme ist ganz schön mitgenommen durch die letzte Woche. Nein, wenn ich jetzt hier ständig die Räuspertaste benutzen würde, ja, und ich teilweise jetzt hört man mich ja gar nicht, wenn ich spreche. Ja, dann versteht ihr? Und das hat dann ja auch, wenn man so ein bisschen dann noch sich räuspert, hört man ja auch, dass tatsächlich hinter diesem, dass da was dahinter steckt, wenn ich sage, meine Stimme hat gelitten. Hat sie nämlich wirklich. So, das sind auf jeden Fall Arne und Henry und die studieren so Zeug an der TU. Also eine Uni, die ich wahrscheinlich nie von innen sehen, auch nicht gesehen hätte, weil ich habe ja nicht umsonst Jura studiert. Und genau, die leiten halt dieses Ministerium und der Arne ist der Präsident des Ministeriums, ja. Und Henry ist König. Dreh dir sonst den Kopf ab. Tausch mal das Mikrofon bitte, die Seite. Ich habe die gleiche Seite wie heute Mittag. Ja, aber deine Nase wechselt alle 3 Stunden. Ach. Ja, hallo, bisschen Mikrofondisziplin, Leute. So geht das nicht. Mann. Das ist ganz schlimm. Also. Swadert, ganz schlimm. Hier. So. Und der Henry ist König und Kultursenator, ja? Und ich habe da auch einen Titel bekommen. Auf jeden Fall war ich da zu Gast in der Folge, die ist heute erschienen. Folge 33, 36, ich habe schon mehr. Ist immer 34, so war's. Trägt den Namen Skip und so. Ich schmeiß den Link auch mal in den Chat für alle, die so wie ist der Titel jetzt interessiert. Skip. Dein Titel aber. Dein Titel. Achso, ich bin Geheimrat. Ja. Jetzt. Ja. Das hört sich so toll an, Geheimrat. Ja. Dabei heißt jeder Hans und Franz in Österreich Geheimrat. Ja, das ist soweit korrekt. Und das ist, glaube ich, auch keine. Hast du das jetzt freigeschaltet eigentlich? Ja. Okay, alles klar. Soll ich es auch posten? Nee, das ist nur für intern gebraucht. Ja, gut. Genau. Mhm. Also, intern ist auch falsch. Ja, ist so ein ganz normaler Titel halt in Österreich, den gab es glaube ich nur bis vor ein paar Jahren, wurde der sogar noch ausgeteilt, die haben es jetzt irgendwie mal rausgewischt oder so, die haben da ja sowieso eine ganz komische Titelkultur. Erst wurde mir irgendwie angeboten, Referent zu werden, aber ich hätte da auch opponieren können, aber ich habe durch die Art und Weise, wie ich das aufgenommen habe, vielleicht zum Ausdruck gebracht, dass mir ein anderer Titel dann noch besser stünde und dann langst heulend halt, auf dem Boden, dann wurde ich zum Geheimrat ernannt. Nein, ich habe das ganz, denn ich habe das wirklich ganz professionell gemacht. Die haben mich, wie wollten mit mir über einen Bahnstreik sprechen und wie das denn ist, so als Arbeitnehmer und so, was man da machen muss. Aber bist du von Arbeitnehmer sein auch so entfernt wie vom Geheimrat? Und ja, ist doch Quatsch. Aber außerdem kann ich doch erzählen, was Arbeitnehmer machen müssen, weil ich doch mal gelernt habe, was dann in solchen Fällen passiert. Und habe das hochprofessionell bin ich das angegangen. Ich bin mit so einer Can-Do-Attitüde da rein und habe natürlich mir vor ein paar Gags notiert, die ich gebracht habe, die ich denen auch aufgezwungen habe, wenn es nicht so lief, wie ich mir das ausgemalt hatte. Und war dann da kurz zu Gast. Das ist sehr angenehm. Schmalzstuhlministerium übrigens, da wird gegessen. Und zwar Schmalzstuhlen, es wird Bier getrunken. Ja, es gibt immer irgendwie leckeres Brot. Und da wird auf jeden Fall kräftig geschmatzt. Finde ich sehr gut. War schön da. Hast du was zu essen da, Dennis? Was willst du denn gerne? Ich weiß nicht, so ein Steak oder so? Nee, ich hätte Kekse. Nee. Ich hätte Chips? Nee, eher so was Fluffiges hätte ich jetzt gerne. Weintrauben? Nee, so irgendwie so weichen Pizzateig. Boah. So eine Pizza hat Pizza, wäre jetzt gut. Ja, das kann ich jetzt nicht besorgen, oder? Was habe ich denn da noch? Ich könnte dir ein trockenes Brötchen anbieten. Das ist auch ganz fluffig von innen. Ich überlege gerade. Ja, vielleicht mit irgendwie Butter dazu? Salziger Butter habe ich nur. Wäre das möglich? Ja? Geht ach, das? Soll ich jetzt gehen? Ja. Nein. Muss ich schon selber machen. Ja. Ja, wir werden gerade darauf hingewiesen von Frau Wortkomplex, dass man doch in diesem Zustand nicht podcasten könne und sie hat dann ein Bild ihres, also wie ihr Selbststatus gerade, also wie sie ihn sieht, das versucht in ein Bild zu formulieren und das an uns getwittert. Und jetzt muss ich so ähnlich geht's mir auch, ja. Und da möchte man nur über den Kopf streicheln. So ähnlich geht's mir auch. Oh, Alter. Ihr klagt aber auch auf Novo. Ich habe die ganze Woche lang geschuftet. Ich schufte ja selten, aber ich habe diese Woche ja geschuftet. Ja, kommen wir doch gleich zu, Dennis. Du, warte doch mal. Ich muss doch jetzt hier erstmal. Kann man das mal irgendwie kopieren hier? Geht das? So. Und dann in den Chat. Oder so. Das heißt, Schmalstuhlministerium. Das ist ja auch scheiße. Das ist alles Dreck hier. Diese Kack-Twitter-App für Mac, ey, die ist zu nichts zu gebrauchen. Totaler Schund. Kann GIFs anzeigen? Na, egal. Ja, uns geht's so ähnlich, uns geht's so ähnlich. Wir versuchen das aber trotzdem wieder durchzuziehen. Wir sind ja schließlich Profis. Nein. Und werden dafür bezahlt? Nein. Ach so. Ja, das erklärt vieles plötzlich. Ja. Egal. Ja, sonst war da ganz nett. Kann man mal wieder hingehen, kann man auch durchaus zuhören. Ich habe mir jetzt, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich vorher, ich habe natürlich, um mich vorzubereiten, wie es meine Art ist, natürlich ja erstmal ein bisschen reingehört. Und habe da aber vorher nie, also ich war mir bekannt, dass so ein Podcast dieses Namens existiert. Habe da aber nie reingehört und jetzt habe ich aber dann danach im Nachhinein 2 Folgen gehört. Finde ich gut. Kann man pluggen. Aber wir pluggen jetzt noch nicht so viel. Wir haben später noch eine ganze Plug-Sektion eingebaut. Gibt große, kleine, breite Plugs. Ganz viele Plugs. Plugs für jeden. Wir arbeiten jetzt nämlich mit so DildoKing.com zusammen. Als Sponsor. Nein, mit so Zahnärzten zusammen, die dann den Plug wieder entfernen bei euch. Aber was will so ein Arzt mit hinten rum? Aber hey, mit so einem Zahnarzt. Nein, den Plug. Plague. Achso, ich meinte nur Plug. Oh Gott. Nein, ich redete von dem Schmutz auf den Zähnen. Du kannst natürlich auch in den Mund stecken. So. Gibt's wohl Leute mit egal. Gut. Im Arsch, oder wir was? Haben noch. Wir haben. Soll ich mal auf jede Menge anderes. Oh Gott. Jede Menge anderes, das zu besprechen gilt. Was ist denn hier eigentlich mein Trello-Board da? Es war nämlich wieder. Also, meine Stimme ist ja ein bisschen lediert. Und mein restlicher Körper auch. Und lass mich gerade. Du nagst noch von diesem Salmiakki? Oder macht das nur Cornelis, der da. Oh noch? Ja. Nee, ich hatte da auch vorne, aber das ist gut. Damit kann ich ja um. Das ist eher so diese Mischung aus ständig wenig Schlafen über eine Woche. Ah, okay. So. Das ist einfach nicht gut. Mischung aus was? Da ist ja nichts gemischt, das ist ja nur wenig Schlaf. Egal. Du mischst wenig Schlaf mit wenig Schlafen, bekommst wenig Schlaf. Ja, aber jetzt war es halt sozusagen nochmal exzessiv weniger Schlaf als sonst und dann auch noch irgendwie intoxikiert. Naja. Ich hab die ganze Woche gut geschlafen. Ich habe immer bis 12, 11 so. Ja, es waren ja wieder 2 Veranstaltungen, ja. Nämlich am letzten Wochenende der PPW 15a und Reichsparteitag. Und Reichsparteitag, wenn du das so sagst. Also der Podlove Podcaster Workshop. Ja. Der erste. Oder wie es auf der Wikimedia-Schildern hieß, der Podlover Podcast Workshop. Stand das da eigentlich? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Keiner gerafft. Es ist mir nicht aufgefallen. Ich durfte es offiziell nicht ansprechen, aber jetzt, wo es vorbei ist, dann. Da stand halt Podlover Podcast Workshop. Ach so, jetzt wird mir einiges klar. Ja. Das wurde nämlich nachher in dem 5-4 Panel bei dem Drogending nochmal erwähnt. Ah, okay. Wir seien ja alle Podlover und ich habe gar nicht verstanden, wie wird das denn jetzt zusammengebogen? Ja. Aber das war ja. Stimmt, das ist mir auch irgendwo. Ja. Das war ja wahnsinnig gut. Das hat nur leider hat den Witz keiner verstanden, weil keinem das aufgefallen ist. Ja, sieht man nochmal, wie. auf Schilder mal achten. Genau Schilder studiert werden, ja. Deutschland 2015, ein Armutszeugnis. Genau, wir hatten Podlove Podcaster Workshop. Ihr könnt mich mal so ein bisschen aufklären, weil ich war ja quasi nicht da, obwohl ich da war, aber nicht so viel. Ja, du meintest ja irgendwie sozialgesellschaftlichen Aktivitäten wie einer Ja, genau die. Und dazwischen Ja. Allein wenn ich mir vorstelle, was ihr da Und das Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben über Podcasts geredet. Und einige haben sogar Podcasts aufgezeichnet auf dem Event. Ich nicht. Du nicht? Nö. Nö. Du? Nö. Du? Ich war ja bei Irr. Ja. Ja. Da also, was haben wir gemacht? Wir hatten irgendwie wir hatten Eröffnungsvorträge. Ja. Und wir hatten nach den Eröffnungsvorträgen weitere Vorträge. Und zwar jeden Tag. Wir hatten ganz viele Themen. Diesmal haben wir wirklich den Fokus, wenn ich von wir rede, meine ich immer ich und ich und ich. Aber nein, in Wahrheit ist es tatsächlich Claudia Krell, Wortkomplex, Ralf Stockmann, Erstock M, Tim Pritlaff, der das Beste getan hat, was er kann, und zwar nicht stören im Ganzen. Und ich. Das gibt Beef vom Beefträger. Und nee, ja, egal. Ach, haben wir jetzt eigentlich wieder mittlerweile Töne? Nee. Wolltest du jetzt noch das? Ja. Nee, das Zonggeräusch wäre doch irgendwie ganz cool gewesen. Nee, habe ich noch nicht drauf. Ja, egal. Genau, wir haben dieses Jahr von sehr versucht, mehr inhaltliche Durchmischung reinzubringen. Das ist auch inhaltliche Themen, also beziehungsweise nicht technische Themen reinzubringen. Das heißt, wir hatten einen Vortrag über Bildrechte, wir hatten allgemein einen kleinen Schwerpunkt auf Fotografie mit dem Chris, der über Fotografie sprach. Wir hatten den Sebastian, der über Bildrechte sprach. Wir hatten mit Nele, die ein bisschen über ihre Forschung sprach. Wir hatten mit Christian, der ein sehr starkes Plädoyer für mehr Atmo und für mehr Kunst im Podcast wurb. Ja. Wir hatten von Hindenburg jemanden da, ein bisschen mal erklärt, und ich habe plötzlich Hindenburg wieder entdeckt. Zwei, glaube ich sogar. Die ganze die halbe Firma war, glaube ich, naja. Also ja, der Chief Technologo. Und ihr hattet ja am Freitag irgendwie so ein Geheimtreffen mit Hindenburg. Ja, am Freitag, das habe ich tatsächlich noch miterleben und mit inszenieren dürfen. Ja, ein kleines Geheimtreffen der Chaptermarks und Bilderverfechter und der Techniker. Die jahrzehntelang ignoriert worden sind. Plötzlich habt ihr euren Weg gefunden. Ja, ja, die unterdrückte Volksfront. Ja. Aber wir haben, glaube ich, jetzt einen Weg, und Hindenburg könnte uns helfen. Tolle Software, die an etwas arbeiten, was diesen ganzen Weg erleichtert, indem sie eine Möglichkeit schaffen, das mal vernünftig zu exportieren. Also wer es jetzt noch nicht ganz versteht, Bilder, Metainformationen an Audio anlegen in einer vernünftigen Audiooberfläche, das macht ja Hindenburg, und das dann so weitergeben, dass es eine andere Podlove Publisher zum Beispiel Softwarelösung weiterverarbeiten kann. Das ist ja cool, und ich hoffe, dass wir da jetzt ein bisschen vorankommen. Und dann hatten wir noch Sebastian mit Studio Link, und dann hatten wir Ralf, der Ultraschall vorgestellt, Tim hat über Podlove wieder geredet, und ich, Claudia und Ralf auch nochmal über Sendegate. Der, wie ich jetzt mal ganz selbstlobend erwähnen kann, der lustigste Vortrag aller Zeiten war auf so einem Podlover-Podcast-Workshop. Nicht wahr? Lob mich mal. Großartig. Du hast da, eindeutig den besten Gag. Ja. Ja. Bin ich auch stolz drauf. In dem Vortrag. Das ist richtig. Wobei Ralfs Animationsperformance war nicht abgesprochen, aber sie hat tatsächlich den ganzen Vortrag nochmal um Längen aufgelockert. Ja, die Vorträge könnt ihr alle nachschauen. Sonst ja, Video. Genau, wir haben Videos. Und YouTube. Auf YouTube. Diesem bösen Kommerzhuren YouTube, gibt es das? Ja, jetzt kommen wir jetzt mal YouTube mal nicht so schlecht. Ja, es sind viele junge Leute, die verdienen jede Menge Geld. Ja. Das ist wie das Ghetto. Ist genau auf dem Kinderstrich auch so. Tut mir leid. Also ist auch interessant. YouTube als Kinderstrich. Ja. Ich muss mal fragen, wer da unter 14 ist und überhaupt arbeiten darf. So. Weil das, was da an Videos produziert, ist Arbeit halt. Tja. Ah, Vorsicht, nee, jetzt lass mal aufhören, über so komplizierte Dinge zu reden. einfach mal ein bisschen labern und dann ein bisschen. Ja. Das war irgendwie. Durchhaben nach Hause. Ich weiß nicht, haben wir noch was. Also, ich würde sagen, das war ein großartiges Event. Wir waren irgendwie 90 Leute im Durchschnitt. Ja. Ich habe irgendwie dieses Mal ein bisschen mehr Auge übernommen, war halt irgendwie beschäftigt, gut. Wir hatten geiles Essen, wir hatten geile Vorträge, wir hatten geile Workshops, wir hatten geile Teilnehmerinnen. Was war noch geil? Team war geil. Location war geil. Ja, also ja, aber wir müssen auch mal Kritik üben dürfen. Ja. Vage ist. Ja, man hätte auch mal ein bisschen länger bleiben können. Also sind dann irgendwie um 11 haben wir irgendwie angefangen, immer aufzuräumen und so. Das ist, so 12 wäre ganz cool gewesen, glaube ich. Ja, wir haben. Weil die Vorträge sich halt schon sehr stark in den Abend gezogen haben und hatte man irgendwie am Ende nur noch so effektiv ein Stündchen, um mit Leuten zu quatschen. Das lag einfach daran, dass wir die Verpflichtung hatten, Empfangspersonal zu haben. Und wegen dem Mindestlohngesetz. Das Grumpy Cook Personal? Ja. Wobei, also. Der vormittags da war der nette. Ja, so, komm jetzt. Aber Olga hat halt böse geguckt die ganze Zeit. Und, aber wir hatten halt die Verpflichtung, und wegen dem Mindestlohngesetz halt maximal 8 Stunden. Und wir sind davon ausgegangen, dass um 11 Uhr eine Schicht war. Dabei haben wir später auf dem Event erfahren, dass 12 Uhr auch in Ordnung gewesen wäre. Aber das ist sowas, was wir uns wirklich auch gemerkt haben mal. Wir werden mal schauen, wie es dann in einem halben Jahr dann, oder wenn es in einem halben Jahr kommt, wenn wir definitiv versuchen, das länger zu machen. Aber ganz ehrlich, die Konsequenz ist, wenn wir länger machen, muss auch irgendwie jemand von der Orga immer länger da sein. Das ist halt echt, wenn du schon, ich war der Erste, ja, ab 30. Aber das ist ja, ja, das ist aber, das kann man ja durchrotieren. Ja, dann übernimmt jeder eine Frühschicht und dann ist es auch irgendwie okay. Also das klingt mir alles nach auf jeden Fall lösbaren Probleme. Was man noch erwähnen sollte, bevor wir jetzt mal hier weitermachen, das erste Mal 3 Tage, also vielmehr 2,5 plus nochmal ein halber Tag Developer-Meeting, fand ich ganz okay. Also fand ich ganz gut eigentlich. Wird sich aber wahrscheinlich nicht wiederholen. Ja, ist halt schwierig, ein langes Wochenende zu finden. Jeweils der 1. Mai halt, der erste Tag. Außer wir führen noch einen Feiertag im November ein. Vielleicht hat jemand da irgendwie eine Idee. Moment mal, es gibt doch am 1. November, ist doch dieses Jahr wegen 500 Jahre hier Reformation. Nein, das ist 2017, du Depp. Stimmt. Was ist so da? In 2017 haben wir einen einmaligen Feiertag. Ja, komm. Wegen das 500 Jahren Reformation. Da gingen alle Deutschen mal frei, weil der Antisemit Luther seine Lattenthesen an die Tür genagelt hat. Seht ihr mal, wie bibelfest ich bin. Nee, ja. Das ist eigentlich geschichtsfest, ne? Das ist auch gar nicht, hat nichts mit Bibel zu tun eigentlich. Aber gut, dass wir behauptet zu haben. So, und dann war im Anschluss daran ein Tag Pause und dann war Republika 2015. Ja. So, was sagen wir über die Republika? Also erstmal haben wir da irgendwas gesehen, was uns gefallen hat? Ziemlich viel. Ja, also erstmal Cornelis und Sven und Martins, genau. Vortrag. Ja. Mein Lehnsherr liest meine E-Mails. Genau. Es gab keinen Hitler, ich war enttäuscht. Ja, den haben wir rausgekürzt aus unserer Welt, genau. Ja. Eine alternative. Vermutlich wäre er wahrscheinlich erfolgreicher Aquarellmaler geworden in eurer Welt. Wir hatten mal kurz darüber gesprochen, was er geworden wäre, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Also wir haben eine eigene Welt erschaffen, ein Europa, in dem die Französische Revolution nicht gewonnen wurde und nicht stattgefunden hat und demzufolge Obrigkeit, Kleinstaaterei noch eine signifikante Rolle spielen und deswegen eben auch viele Dinge einfach anders sind im Jahr 2015. Also passend zum Thema Finding Europe, also wie hätte es denn sein können? Wäre alles noch viel schlimmer, eventuell. Ganz großes Lob an das das Design auf den Folien. Der Sven hat ja irgendwie ein eigenes Betriebssystem da ein bisschen nachgebaut. Ja, eigenes Betriebssystem, eigenes Design für zwei eigene Veranstaltungen, die Gimofa. Und eine Nachrichtensendung, die auch noch designt hat. Ja, weil das wer war denn der Nachrichtensprecher eigentlich? Das ist ein Kollege von mir. Übrigens, den Sprecher solltest du erkannt haben. Ja. Ah! Das ist unsere Station Voice auch hier im Anycast. Ein sehr talentierter Mensch, der einfach alles spricht, spielt und macht, was man ihm einfach so hinwirft. Großen Dank an Stefan hier. Das Einzige, was mich gestört hat, war Stefan! Du alter Tausendsasser! Das Einzige, was mich gestört hat, war halt diese Kopfhörer. Das hat einfach so viel wieder kaputt gemacht. Ich finde, es ist wir müssen es mal erklären. Das waren also erstens, Aufzeichnung gibt es jetzt schon, aber nur mit hier. Bratzig und ratzig. Und Aufzeichnung, sprich mich darauf nicht an. Ist es doch nichts mehr geworden? Wir haben jetzt ein gutes Audio, das doch nicht so gut ist, weil es fehlen Teilchen so. Na, es fing an damit, dass also Voice Republic hat. Erzähl mal, ist es. Voice Republic ist der Partner von der Republika und hat jeden Vortrag als Audio gestreamt und archiviert. So, die haben bei dem Vortrag von Cornelis irgendwie 10 Minuten irgendwie dazwischen verloren. Im Stream, ja. Im Stream und auch in der Aufzeichnung. Dann seid ihr dorthin gegangen, habt euch das Original besorgt. Sehr viel Schmerzen und Mühen, wir mussten quasi Signal verfolgen und den Menschen finden, der es aufzeichnet. Der saß dann halt irgendwo hinten in der Ecke und der war auch ganz freundlich und hat uns das auch wirklich noch rausgerendert, dann kurz vorm Ende der Veranstaltung. Aber in Wahrheit ist es auch Bullshit. Also es ist auch Bullshit, weil anscheinend war so ein Rechner zu langsam, um den, also im Original den Stream vernünftig wegzuspeichern, also in Qualität gut, aber es fehlen Stückchen, so kurze. Mal ist eine Silbe weg, mal ist so, keine Ahnung. Von einer Firma, die sich Voice Republic nennt. Ja, das ist gut, dann vergesst es mit der Aufzeichnung, gibt es einfach keine. Dann. Ja, ich arbeite noch daran. Das es gibt nicht, Video auf jeden Fall. Video gibt es und ich werde den Ton da irgendwie so dran bauen, dass man den Sinn verstehen wird. Ja. Aber es macht mich nicht glücklich. Ich war ja Kamerakind, Renke hatte auch einen Cameo-Auftritt. Ja. Und sogar mehr eigentlich, ne? Statistenrolle in den Sachen. Ja, stimmt, du hattest eine Sprechrolle sogar. Ja. Ja. Das war sehr nett. Also ich finde, das war ein dass sich einer der wenigen Vorträge, die sich irgendwie mit diesem Motto beschäftigt haben. Stimmt, das nicht war richtig. Ganz, ganz selten. Ja, nee, aber ich war gestern noch in einem Vortrag, der sich auch damit beschäftigt hat. Ja, ich habe ja gesagt, einer der wenigen. Ja, nee, aber in der Tat waren es bei mir sogar ganz viele. Und gestern der das sozusagen nochmal, also vor der Verabschiedung nochmal abgerundet hat, auch mit einem europäischen Thema, war das Bildungstrinken. Ah. Wenn du genau darauf geachtet hast, da ging's, war das auch eine feuchtfröhliche Reise durch Europa. Ja, vor allem auf einem Marineschiff. das war ganz großartig. Dann natürlich den Vortrag von Ralf, von Claudia und Ralf. Sehr schön. Was Podcasts von der Zukunft lernen können. Leider zu kurz, Zeitproblem. Also sie hätten, hatte ich einen Cameo-Auftritt auch. Ich war Shitstorm-Begleiter. Und was war jetzt noch interessant? Das Bildungstraining war super. Wir hatten in diesem MIZ-Container hatten wir einen lustigen Vortrag oder Präsentation zum Thema Audio-Tool, was aber nett war. Und dann hatten wir noch MS Pro mit, jetzt habe ich den Namen vergessen, mit dem er das mal gemacht hat. Michael Seemann und hat jemand irgendwas mit Bergmann? Sebastian Bergmann vermutlich. Ich guck mal nach. Heißen alle Sebastian. Ja, das bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist Sebastian Bergmann. Aber ja, den Vortrag habe ich, also ich habe jetzt noch nichts nachgeschaut, was ich nicht gesehen habe. Sebastian Bergmann ist vollkommen jemand anders. Das ist jemand aus der PHP-Welt. Sebastian, ich hab's glaube ich gleich. Da stand doch gerade Sebastian Giesmann, oder? Giesmann, ja! So steht's hier geschrieben. Hier noch kurzer Einwurf von zu hin. Länger bleiben beim Podlove-Workshop hieß er auch, sagt Claudia gerade, dass dann die Preise weiter angehoben werden müssten. Ha. Also, nur um das abzurunden. Also, ne? Wir wollen ja auch immer alle Seiten beleuchten und hier keinen. Aber sonst. Sebastian Giesmann. So, aber sonst habe ich mir nicht groß viele Vorträge angehört, weil. Ja. Da war ich noch nicht da, weil ich musste mal ein bisschen weg ab und zu. Das Thema war Netzwerk von der Netzwerkgesellschaft zur Plattformgesellschaft. Was, das Plattformding, ja. Was sehr theoretisch war, und das war, ich war ein Tick zu müde, um es am Ende komplett zu raffen, aber ich glaube, ich weiß, was sie wollten. Ich glaube, das muss man nochmal in ein Buch kippen, die beiden. Die sollen das mal als Buch nochmal machen. Ich habe sehr viele schöne Vorträge gesehen. Ich kriege gar nicht mehr alle zusammen, aber auch vor einigen anderen hier besucht. Fremdgehen, immer nur die anderen. Liebe und Beziehung in Zeiten der Digitalität. Zugleich auch finde ich einfach großartig, dass die Republika einfach so viele Themen vermengt. Also durchaus soziales Lebensentwürfe, aber auch Architektur und Stadtkultur waren dabei. Da gab es einen tollen Vortrag von einer Künstlergruppe aus München, die eine Immobilienfirma quasi fake-mäßig gegründet haben und dann so getan haben, als würden sie in bester Lage den größten Scheiß bauen für das größte Geld. Das ist sehr groß wohl hochgegangen in München und hat auch wirklich was bewegt. Natürlich auch Netzthemen und auch so ein bisschen Hacking-Geschichten. Ich hatte einen Vortrag gesehen, Bluescreen im Auto hieß der, glaube ich, wo man wirklich am Ende mal schluckt und in kein aktuelles Auto mehr steigen möchte, weil man im Prinzip alles fernsteuern kann, wenn man sich nur an den internen Bus des Autos hängen kann, der teilweise bei bestimmten Autos bis zum Spiegel rausgeführt wird. Das ist also ganz schlimm. Und jetzt noch einige mehr, die mir alle doch immer wieder auch einen Wow-Effekt verpasst haben, die ich jetzt leider nicht mehr alle zusammenkriege. Also gerade der dritte Tag war für mich richtig, richtig gut. Und ich hat's möchte das mal versuchen zusammenzufassen, weil ja irgendwie so allgemeine Stimmungslage vorher war, das für die mir alles ganz fürchterlich schrecklich. Und in Teilen hat das Gefühl auch vorgehalten. Nur muss man sagen, inhaltlich muss ich mal feststellen, besser als erwartet. Ja, inhaltlich ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern aber das war jetzt meine erste Republika ohne Sendezentrum. Ich hatte Sendezentrum, also viele hatten Sendezentrums Phantomschmerzen, den fehlte. Nee, das stimmt ja nicht. Doch. Du warst auch mal da, als da gab es das Sendezentrum noch gar nicht. Ich sage ja, es ist ja meine erste Republika ohne die erste Republika seit dem Nichtvorhandensein des Sendezentrums. Ach so, die erste ohne Sendezentrum. Genau. Und ich kann das bestätigen, die Phantomschmerzen waren gerade am ersten Tag wirklich da. Haben uns aber auch gezwungen, wirklich mal wohin zu gehen und uns das anzuhören. Genau, und in dem Moment habe ich realisiert, was für eine Bullshit-Veranstaltung diese Republik aber auch ist. Weißt du, was da für Menschen rumlaufen? Das ist der Abschaum der Gesellschaft. Ja, das Publikum ist echt für den Arsch. Fragwürdig. Ja, also, teilweise, ja. Also es ist halt, und dann laufen da so Zigarettenverkäufer die ganze Zeit durch die Gegend. Das fand ich auch schlimm, ja. Das Motto, Alter, geht wieder zurück in die 50er Jahre, wo der hingehört. Das ist so hip. Das ist so Tabak ohne Zusätze, so hip, haha. Und wir trinken alle zu Fritz Cola und fühlen uns alle geil und reden über Performance und Marketing und Startup und Venture Capital. Wir scheißen auf die monogamen Beziehungen. Möchtest du noch ein veganes Eis für 2 Euro zu deinem Smoothie? So, genau. So die Richtung. Es war aber lecker, das Eis. Es ist das egal. Hat doch immer nichts zu tun. Es geht doch um die Attitüde, die dahinter steckt. Ja, ich weiß. Müsste ich dir das erzählen, du weißt doch genau, dass ich jemanden Bildern spreche. Und dann kriegt man so als Zahl so, dass 10% der Besucherinnen Journalistinnen waren. So, ja, das ist auch echt ein bisschen fragwürdig. Es war ein elitäres Mediengewichse. Da haben sich Kamerafilms gegenseitig gefilmt. So ein Circle-Fuck war das Ganze. Das war aber auch die ganzen letzten Jahre schon so. Also das ja, ist aber es Neues. War mir scheißegal, ich habe es nicht mitbekommen, ich war mit einem Sendezentrum beschäftigt. Ja. Das heißt, das nächste Jahr gibt es ein Sendezentrum oder keine Republika für mich, weil sonst ertrage ich den Scheiß nicht, auch nicht mit Alkohol. Weil das ist echt, da laufen Menschen nur hinten rum, denen ich nie mal ins Gesicht treten würde. Aber so harsch würde ich da jetzt nicht rangehen. Ganz, die Menschen, da hast du recht, absolut, aber man muss diese Menschen nun wirklich auch nicht unbedingt an sich ranlassen. Genau. Inhaltlich, manches war Bullshit, ja, auch vielleicht vieles, aber es war auch Gutes dabei. Und mir hat es tatsächlich am viel ersten Schönes Tag dabei, nicht, ja, am zweiten Tag gut und am dritten Tag habe ich wirklich gedacht, doch, ich komme wieder. Und da war ich mir vorher nicht ganz sicher, dass das so sein wird. Genau, also ja, würde ich auch so unterschreiben. Vor allem, wenn man halt irgendwie so seine Peer Group da irgendwie hatte oder zum Beispiel zumindest wusste, dass gewisse Leute da sind. Ein paar vom Podlove Workshop haben es ja noch mit rüber geschafft. Man wusste irgendwie, sind die da und irgendwann sieht man die vielleicht mal. Also dann fand ich das auch fand ich auch die Momente ganz erträglich, wo neben mir wieder irgendwelche Pitches am Telefon gemacht wurden. Was irgendwie auch dieses Jahr zweimal passiert ist. Was übrigens dachte, auch so, Leute, das ist doch, was einfach, also bitte. Was ein sehr schöner Tipp vielleicht noch ist, wir haben einen ganz großen Teil der Vorträge so zu dritt oder zu viert besucht. Mhm. Und wir haben quasi so reihum unsere Vorschläge durchgereicht. So, es war nicht direkt abgesprochen, aber es lief so ein bisschen so, dass im Einslot mal der eine gesagt hat, hey, ich will das sehen, die anderen drei sind mitgekommen, ohne zu wissen, was da jetzt exakt hinterstehen wird. Und dann hat es so ein bisschen durchgeswitcht und dadurch hatte das gerade zum Schluss hin so eine sehr coole Themenmischung von Dingen, die ich gar nicht selbst ausgesucht hätte und von Dingen, die ich mir dann auch selbst gesucht habe. Das war cool. Am besten fand ich, das muss ich wirklich sagen, am besten fand ich die Vorträge, in denen ich war, die ich mir nicht ausgesucht habe, sondern wo ich mitgelaufen bin. Vielleicht mein Geschmack. Das habe ich nicht gemacht. Ich ärgere mich ein bisschen, mich da nicht dran gehängt zu haben, weil ich glaube, ich habe über einen Plan gesagt und habe gesagt, ja, könnte man, aber eigentlich nicht. Und hab dann wirklich, war sehr rosinenpickerig unterwegs, deswegen hatte ich sehr wenig gesehen, weil ich am Ende, ich habe auch nur für Tag 1 mir explizit vorgenommen, diesen und diesen Vortrag zu gucken. Hab natürlich nicht eingehalten, Tag 2 war auch vorbei und da so. Aber ich möchte auch die Republik jetzt loben. Und zwar für die Suppen. Ja. Und zwar, es gab 3 Suppen, die dritte habe ich nicht probiert, das ist aber nicht relevant, weil das war eine italienische Suppe. Es gab ein ungarisches Lecho. Mit Sour Cream und es gab eine griechische Bohnensuppe mit Croutons. Beides sehr lecker. Die Bohnensuppe war ein bisschen lasch, die hätte noch ein bisschen so einen Bums bekommen können, aber das Lecho war grandios. Ich bin Anhänger, also ich werde demnächst eine Bundestagsposition einreichen, die fordert, dass bei Veranstaltungen ab 25 Teilnehmerinnen eine Suppenausgabe verpflichtend ist. Ja, das kann ich nur unterstützen. Mindestens eine Erbsensuppe muss da sein. Die Suppe war auch gefühlt das Preis-Leistungs-Verhältnismäßig beste. Ja, das ist ja immer, weil du musst die Sachen einfach nur in den Topf kippen und einmal irgendwie warm machen und dann, also. Ja, aber oder warm halten. Stark vereinfacht. Ja, finde ich gut. Ja. Genau, nee, aber Suppe mehr Suppenwagen. Ja. Immer mehr so. Und gerne auch mal die Feuerwehr kommen lassen. Das zeigt dann auch mal Verantwortung vor der Gesellschaft. Mal die Feuerwehr kommen lassen mit der Gulaschkanone oder auch gerne mal die Bundeswehr. Warum, die Bundeswehr braucht auch das Geld. Wir wissen es alle. G36 ist jetzt einfach, man braucht einfach wahrscheinlich ein neues Gewehr. Ja. Aber mir ist mal ernsthaft. Feuerwehr kommen lassen und dann mal die Einnahmen auch mal der Feuerwehr geben und nicht irgend so ein Catering. Genau. So, auch mal sozial sein, Republika. Ja. Auch mal den sozusagen den eigenen Anspruch, den eigenen Ansprüchen irgendwie versuchen nachzukommen. Stattdessen verschickt man Technologieschrott nach Afrika und verkauft den aus. Das ist auch ganz schlimm. Das ist so Social Business. Oh, wir machen den Kapitalismus jetzt in bunt. Willst du noch einen veganen Latte haben? Und der zusammengeschmissen von chinesischen Kindern. Ja. Die dann hinter die Lampen geschickt bekommen vielleicht sogar. Ja, vielleicht. Nee, eben nicht, weil sie in China sind. Ja, ich weiß, aber sind quasi. So, egal. Das war die nächstes Jahr, genau. Muss gucken wir mal, ob wir da hingehen oder nicht. Wenn es ein Sendezentrum gibt, dann bin ich definitiv da, weil ich dann arbeiten werde und ich bin beschäftigt und es ist immer gut, wenn ich beschäftigt bin. Ja. Weil sonst rege ich mich auf und man möchte mich nicht aufregen sehen. Und sonst dann nicht. Sonst mache ich mir einfach eine freie Woche. Okay. Ich bin wieder dabei. Ich muss schauen. Ich weiß nicht, einfach nicht. Ja, ist wie immer. Ja. So. Haben wir denn noch jetzt hier noch? Guck gerade. Ja, hier, Betriebsausflug, der nächste. Den müssen wir mal ankündigen. Ja, lass mich raten, das ist Wrestling, oder? Ja, genau. Gehen wir wieder hin. 13. Juni, also nicht der erste Samstag im Juni. Leider der 13. Ja, ja, das bin ich in Polen. Ja. Yay. Macht ja nichts. Also 13. Juni. Normalerweise ist so ein Satz, der nur von mir kommt. Ich bin in Polen. Gehen wir zum Wrestling. Die GWF ist umgezogen, hatte jetzt letzten Samstag das letzte Mal ihre Veranstaltung hier im Shake im Zirkus Zelle am Ostbahnhof und sind jetzt gehen sie nach Neukölln? Da muss ich ja in den Westen. Huxleys neue Welt, glaube ich. Aha. Dann kriegen wir hin. Ja. Mein Terminkalender ist frei, hab's mir eingetragen schon. Genau, ich noch nicht. Also Karten gibt's halt bald irgendwann, müsst ihr mal irgendwie auf Facebook gucken, wenn ihr wir werden da versuchen, Leute mitzuschleppen, die sich sowas auch mal angucken wollen. Die kann ich jetzt noch keine Teilnehmenden bestätigen. Auf jeden Fall planen wir nicht, da zu zweit hinzugehen. Und das könnte ganz witzig werden, wenn euch das interessiert. Oder vielleicht auch, wenn euch das gar nicht interessiert, einfach mal mitkommen. Macht mir echt Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ach so, und dann ist morgen noch Betriebsausflug, weil wieder ist halt wieder Fußball. Fußball, aber ja genau, Fußball. Gerne, ja. Aue, also Aue ist das letzte Spiel gegen Aue. Vielleicht, weiß es nicht. Ja. Also in dieser Saison auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann vielleicht steigen sie ab. Man weiß es nicht. Und jetzt anschließend noch, wir hatten heute, ich und Cornelis hatten heute auch einen Betriebsausflug. Ja, wundervoll. Großartig und episch wird das. Ja. Heldenhaft, könnte man sagen. Wir können es ja sagen. Also wir haben ja, wir schwadronieren ja schon, also ich schwadroniere ja schon seit Kriegsbeginn davon, mal einen Bahn-Podcast zu machen. Irgendwann habe ich Cornelis mal drauf festgenagelt, hier lass mal einen Bahn-Podcast machen. Ich glaube, es war im Dingsbums, wie heißt es denn? Seabase, ja. Und wir haben dann irgendwann gesagt, machen wir eine Pilotfolge, finden einen Termin hier rumherum. Hat nie zur Pilotfolge gekommen, es ist nie gekommen. Da sind wir uns nicht ganz einig, was Pilotfolgen angeht, aber. Nee, wir hatten zu Ostern eine Pilotfolge geplant, das hat ja nicht geklappt, stimmt. Weil die Bahn in Braunschweig gebuddelt hat. Naja, dann waren wir heute jetzt unterwegs und haben einfach die erste Folge aufgenommen. Die ich immer noch als Pilotfolge bezeichnen würde, aber nun gut. Ja. Und sind nach Cottbus gefahren. Mit der ODEC, genau. Das Ganze nennt sich dann Bahnhelden.de. Es gibt da jetzt auch demnächst ein Feed, den man schon mal abonnieren kann. Die Folge erscheint irgendwann demnächst. Sagen wir so zwei Wochen wahrscheinlich. Genau. Ich muss das noch zusammenbauen. Das ist jetzt technisch nicht ganz so simpel, weil wir uns was Tolles überlegt haben. Genau, wir saßen vollkommen bedeppert mit diesen Headsets, die wir jetzt schon wieder tragen, in dem Zug und haben unsere Mitfahrerin genervt. Naja, also wir hatten eine Mitfahrerin, die war genervt, aber verständnisvoll. Also verständnisvoll genervt, das finde ich bemerkenswert. Und vor allen Dingen fand ich schön, dass sie eindeutig der Meinung war, dass sie das tun mussten. Weil das ist ja unsere Aufgabe, sowas zu tun. So, und dann waren wir in Cottbus, in diesem trostlosen Ort, an der polnischen Grenze. Irgendwie komisch. Und sind wir direkt wieder zurückgefahren nach Berlin. Was hat's denn gekostet? Also ich habe jetzt ermäßigt 21 Euro hin und zurück plus 6,50 Tageskarte, erste Klasse Aufschlag. Genau, die habe ich mir auch gegönnt oder gönnen lassen. Und das ist ziemlich cool, da sich mal für einen Tag einzukaufen und in die Welt erreichen quasi. Ne? Erste Klasse in der Regionalbahn in Brandenburg. Yeah! Die 20 Plätze haben sie da schon. Ja. Ja, und es war, glaube ich, sehr gehaltvoll. Wir haben ja auch tolle Themen derzeit so und ich freue mich sehr, das zusammenzubauen. Darf ich euch mal kurz unterbrechen? Ja. Ich bekomme hier gerade eine Nachricht reingereicht, dass wenn man auf Twitter nach uns sucht und das Y vergisst, dann findet man irgendwie so Unterwäschemodels. Ui, direkt mal, also ich bin jetzt mal beschäftigt, tut mir leid. Also das Y weglassen. Ja, aber auch also Ncast, also auch Rihanna ist hier dann. Und Fotos von Aha, das ist also, weil das ist irgendwie alles wie Fan, sie reden ja alle über Fancast. Bahnhelden also. Ich kann das ja mal ein bisschen füllen. Ja, angeblich ist auf Bahnhelden gerade nix. Ja, genau. Ich sage ja, dass demnächst ein Feed zu abonnieren sei. Demnächst. Hab ich ja, ihr hört nicht zu, Leute. Also. So, der Name ist, der Name nennt sich Bahnhelden. Demnächst gibt's ein Feed, könnt ihr abonnieren. In irgendwann 2 bis 3 Wochen erscheint die erste Folge. Wie wir sie nennen, ist noch nicht unklar. Da müssen wir noch streiten drüber. Und haben Sie nur auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg aufgezeichnet? Auf den Hin- und Rückweg. Oh Gott, wie lange ist die Fahrt? Eine Stunde, ne? Stunde 10, ja. Am Ende, also wenn wir es richtig sehen, haben wir so Material für 1 Stunde 30. Ja, ich tippe ein bisschen mehr, aber ja. Gut. Wir haben auch Atmos mitgenommen. Genau. Entschuldigung. Wir haben eine Menge Atmos aufgezeichnet. Auf dem Klo? Nee. Aber ich habe mich auf dem Klo eingesperrt und kam nicht mehr raus. Das ist auch, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe beim Mikrofon an, weil es ist mir passiert, ich bin ins Klo runtergegangen, habe die Tür verriegelt und die Verriegelung ging nicht mehr auf. Da musste ich mit der Notöffnung das mir aufmachen, selber. Aber wurde dann von meinen Fahrgästen... Das klang jetzt ja spannender, als es dann am Endeffekt war. Ja, weil weißt du, wie die Notöffnung ist? Links ist abschließen, mittig ist öffnen und wenn du nach rechts ist schließen, mittig ist öffnen und wenn du nach links drehst, dann ist es die Notöffnung. Hast du ein Foto gemacht von dieser komplizierten? Nee. Schade, weil ich verstehe es aber noch nicht. ich kam, auf jeden Fall, ich war nur für 20 Sekunden gefangen. Ah, naja. Gut. Ja, und in regelmäßig unregelmäßiger Folge wollen wir dann auch weitermachen. Es genau. Wird nicht immer Bahnfahrten geben, weil das eben auch voraussetzt, dass man sich gemeinsam in diesen Zug setzen kann, also Logistik. Das heißt ab und zu auch mal per Skype. Genau. Also aber wann immer es sich anbietet, wollen wir dann eben auch gemeinsam Bahn fahren. Mal gucken, was das noch so mit uns und den umliegenden Gästen, die uns dann für Profis halten, was das eigentlich so macht. Wir hatten heute ja auch noch auf der Rückfahrt jemanden, der immer reingrätschte. Ja, so ein Trainspotter, ne? So ein Trainspotter, ja. Der dann so fragte, so, ich sprach gerade über die VDE 8, also die Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8. Das ist die Strecke München-Berlin. Und da fragte er, ja, wie lange dann jetzt die Dauer sei für München-Berlin. Da habe ich jetzt im Kopf, ich guck mal kurz nach, guckte auf meinen Zettel, ich hatte so einen Zettel. Und dann stand da 3,55, ja, haha, okay. Und dann irgendwann ging es weiter und dann kamen wir über zum Thema japanischer Transrapid zu sprechen. Maglev, ja. Maglev. Und dann fragte ich, ja, und ha, und dann haben die beiden, Cornelis und der, halt dann geschwärmt, wie sie auf der Emslandstrecke irgendwie jeder mal fuhr. Der wäre ja größer Transrapid-Fan. Hat er denn das Atmo-Mikro bekommen oder? Nee, wir hatten leider kein Außenbordmikrofon diesmal dabei. Das sollten wir nächstes Mal machen und dann würde ich auch die. Es saß ja auch noch ein Bahnmitarbeiter gegenüber am Tisch, der sich leider nicht eingemischt hat. Also ich habe ein bisschen drauf gehofft, dass der vielleicht nochmal anfängt, damit einzusteigen. Auch sehr spannend und also es guckten halt wirklich viele Menschen auch rüber, einfach auch durch diese massiven Kopfhörer. Zweiterer hielt uns ja auch dann für Bahnmitarbeiter. Ja. Also fand ich super interessant, was das so mit dem Umfeld macht, was ja für uns Podcaster sehr ungewöhnlich ist. Und selbst bei schönen Ecken sind wir ja eigentlich total unauffällig und haben nie irgendwelche Beobachter, die uns sehen. Vor allem sprachen wir auch so leise, so bewusst leise, dass keiner hört. Natürlich hörten uns alle. Es war auch nicht laut in dem Wagen, es hat sonst keiner gesprochen eigentlich. Ja, also das Problem war, wir haben leise gesprochen, aber trotzdem in so einer Sendestimme. Ja. Das heißt, die ist einfach kräftiger, volumiger, massiver, aber trotzdem leise. Ja, das hat eine Ansprache und so einen gewissen Duktus, ne? Und das ist halt schon, naja. Also ich kam mir irgendwann, habe ich ausgeblendet, aber ich kam mir so die ersten 10 Minuten komisch vor. Ja, ein bisschen geschwitzt. Hm. Ja. Gut, also das wird spannend, freut euch drauf. Genau. Prognose, wann das Ganze dann mal hier, Was? Das hatten wir doch schon zweimal, so circa 2 bis 3 Wochen. Kommt die erste Folge, genau. Ja. Haben Sie zugehört? Ein paar längere Zugfahrten dafür wiederum. Ich bin müde, ich bin echt im Arsch, ja. Es tut mir leid, da kann ich jetzt nicht. Dann stell besser keine Fragen, sonst sind die immer ein bisschen peinlich für dich. Ja. Das ist mir egal. Wie heißt es so schön, lieber einmal nachgefragt, lieber 5-mal nachgefragt als einmal nachgedacht? Genau. Genau. Du musst ein Knöpfchen drücken, Dennis. Warum? Ja. Ach so. Weil jetzt blockt. Ja! Aber ich muss ja auch trotzdem noch Dings da machen, oder? Sekunde? Knöpfchen drücken musst du. Ja, aber ich hab das nicht als Knöpfchen drauf. Das Imperium informiert. So, und zwar fangen wir an in Thüringen. Da darf ein Thüringer Beamter nicht in den vorzeitigen Ruhestand wegen Ramelow. Und zwar hat er geklagt oder hat seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt, weil Ramelow wurde gewählt und das und der wäre ja, gehöre zur Partei Die Linke und die würde ja die freiheitlich-demokratische Grundfurzung in Gefahr bringen. Und damit könnte er mit seinem Beamtensein nicht mehr verbinden. Der ist einfach so einfacher Beamter wo war er denn? Jetzt muss ich kurz gucken. Ich meine, er war technischer Oberinspektor ist er. Und hat der Richter, haben die Richter gesagt, Alter, hast du Schuss nicht gehört, oder? Erstens ist es vollkommen irrelevant. Zweitens wirklich irrelevant. Und zweitens bist du als technischer Oberinspektor ist auch scheißegal, wer politisch reagiert. So in etwa. Ja. Klingt doch gut. Ja. So, das war's schon. Ah, Moment, wer ist jetzt dran? Cornelis. Bin dran. Ja, es gibt was für neophile Kategorie. Was ist denn neophil? Wenigstens bin ich hier irgendwie on spot da, wenn ich gebraucht werde, ja. Aber dann seid ihr, das fasert bei euch immer aus, aber ich krieg dann für Fragen irgendwie einen von Latz. Verstehe. Was ist denn neophil? Das ist jemand wie ich, der nicht einfach süchtig ist im Supermarkt. Du hast das vorhin gesehen, deswegen dieses Bier hier auch. Wenn da irgendwas steht, was. In Cottbus Bier gekauft. Ja, Beck's Pale Ale. Schmeckt, naja, Rink hat recht. Wenn da was Neues vor mir steht, was anders ist, ich muss es kaufen. So, und ich hatte es ganz kurz unter Necrophil abgebucht. Aber nein, okay. Nein. Und es hat auch nichts mit Sex zu tun. Also gar nicht. Nur weil es Phantophilie ist, muss es nicht immer gleich schmutzig sein. So, mich hat Müllermilch hat mich leider erwischt, obwohl man Müllermilch nicht kaufen soll, kaufe ich jede. Aber was ist eine kurze Frage? Ist mir geklärt, ob der Albrecht Müller, wie hieß der, die Müller? Theo, oder? Theo Müller oder so, keine Ahnung. Albrecht und Theo. hat er jetzt an die NPD gespendet oder nie? Nee, hat er wohl nicht. Ach so. Das ist aber, aus anderen Gründen ist schon untragbar, weil die sich mal irgendwie haben eine neue Fabrik subventionieren lassen ja, in einem anderen Bundesland und haben quasi das gleiche produziert wie vorher, nur irgendwie noch mit 7 Mitarbeitern weniger und einer neuen Fabrik, die komplett aus Steuerzahlern finanziert wurde. Irgendwie, also auch nicht sonderlich, ja. Ich mag Müller auch nicht, aber wenn es etwas Neues gibt, muss ich es leider kaufen, weil ich bin einfach Neophilist. Mhm. Und sie haben etwas sehr Cooles gemacht, so an sich mal einfach mal betrachtet. Es gibt 4 Sorten Müllermilch mit Fragezeichen drauf. Und dann darf man raten, was es für einen Geschmack hat auf der Webseite. Ja, wie funktioniert das genau? Also ich habe da so ein bisschen vorhin reingeschaut. Ich melde mich da oder würde mich theoretisch anmelden und kann an so einem Gewinnspiel teilnehmen. Kann man irgendwie 1.000 Euro gewinnen oder so. Und also ich muss das halt versuchen zu erschmecken und dann kann ich an so einem, hast du das schon gemacht? Ja, schon hab ich gemacht. Ich kann mich da mal einloggen. An so einem Raster so Sachen also anklicken, oder? Genau, das pro Überraschungssorte quasi. Ja. Glaube ich so 6 oder 8 Vorschläge. Von verschiedenen Geschmacksrichtungen, die genau. Ist alle irgendwie mehr oder weniger. Und es ist tatsächlich gar nicht so ganz leicht. Also man kriegt das zwar noch so halbwegs raus, was ist, aber es ist nicht so ganz eindeutig. Ne? Also man jetzt, ich habe mich mal angemeldet. Ach schade, jetzt kann ich das gar nicht mehr auswählen. Nee, weil du alle 4. Genau, also das sind dann so Geschichten wie Schokoladenkirschkuchen. Ja. Schmeckt jetzt auch so ein bisschen nach Kirsche. Das mit dem Kuchen war eher nicht so drin, aber es finde ich mal irgendwie ein interessantes Konzept. Also ich würde mir das schon noch wünschen. Es ist dein Tipp, also ja? Das ist mein Tipp, genau. Ja. Ich kann jetzt nicht alle verraten, weil ich will ja auch gewinnen. Ne? Ich habe ja die Hoffnung, dass niemand so bekloppt ist, da mitzumachen. Aber da steht doch, es wird ausgelost in den. Ja, aber nur wenn es mehr als 100 Leute machen. Ach so, okay. Na, es wird ja 100 mal 1.000 Euro verlost. Und vielleicht, man muss auch übrigens das Richtige getroffen haben. Und ich behaupte ja, dass ich doch sensorische Fähigkeiten habe, die. Ja, sensorische Fähigkeiten hin oder her. Das ist ja alles. Das ist ja alles irgendwie künstlicher Scheiß. Wie war das mit den Raspeln und den Raspeln und dem Erdbeeren? Genau. Das natürliche Aroma. Ja. Kannst du nämlich aus hier. Aroma. Ja, ja. Kannst du nämlich aus Sägespänen kannst du Erdbeeraroma machen. Und ich weiß das. Natürliches Aroma und genau. Da schmeckt ja alles immer so ein bisschen anders. Und halt. Also zum Beispiel, wenn man die Müllermilch Banane trinkt, ja, so schmeckt halt eigentlich keine Banane, sondern so schmeckt halt so künstliche Banane. Affengotze. Und wir wissen halt mittlerweile, wie, Dankeschön, künstliche Banane schmeckt und haben uns dann daran gewöhnt. Aber es ist ja nicht wie ich Banane. Deshalb finde ich es immer ein bisschen schwierig. Also es sind nur Banane, aber es ist halt nicht echte Banane. Ja, genau. Aber es gibt ja halt schon so auch so Früchte, die so grenzwertig in alle Richtungen schmecken können. Auch je nach Reifegrad und so, die, wo auch natürlich selbstverständlich Verwandtschaften bestehen können, wenn es mal irgendwie in Richtung, meinetwegen in Richtung Zitrusfrucht geht oder so. Dann ist das, glaube ich, schon durchaus schwierig, wenn man dann halt so Sachen, aber das ist natürlich auch Teil der Challenge wahrscheinlich. Ne? Ja, also vielleicht habe ich auch alles komplett nicht getroffen. Also ich glaube, es ist tatsächlich kein so einfaches Spiel. Ich will auch nicht sagen, dass man jetzt dieses Zeug kaufen soll. Okay, wir haben natürlich ja schon ganz viel Werbung gemacht. Aber ich mag das Konzept mal einfach, ich werde einfach gerne überrascht so. Ne? Ich kann vielleicht auch nochmal kurz einwerfen, dass ich im Laufe dieses Jahres einen Überraschungsurlaub bekommen werde. Ein guter Freund von mir plant für mich einen Urlaub. Er ist so planungsverrückt als Mensch so und ich bin eher so zufallsverrückt. Und da ist auch sehr cool. Ich werde also im Herbst wegfliegen mit ihm. Nach Sibirien. Das weiß ich nicht, weil das werde ich erst erfahren, wenn ich lande. Und nach so ähnlich ist das hier. Land. Also, ich finde das auch ganz witzig. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, was steht denn auf den Inhaltsstoffen drauf? Da steht Aroma, glaube ich. Einfach nur Aroma. Das ergibt keinen. Ja, du kannst das, kannst die ganzen Sachen einfach, die Geschmacksdinger einfach natürlich unter natürliches Aroma zusammenfassen. Deswegen steht da auf Cola ja auch nicht drauf, was da drin ist, explizit. Ja. Weil es alles so schön unter natürliches Aroma zusammengefasst werden kann. Okay, verstehe. Ja. Ja, gut, sehr interessant. Das war das Ding, glaube ich. Ja, nee, also ich muss mal gucken, ob ich da noch irgendwie teilnehme. Ich glaube, bis Ende Mai geht das oder so. Du hast noch fast 20 Tage. 31. Mai ist noch ein bisschen Zeit. Aber da muss man ja auch gucken, dass man alle vier, das sind vier Sorten. Muss man also in meinem Laden standen irgendwie gerade alle vier rum. Ja, ich schau mal morgen bei. Ich kann aber schon gleich sagen, aber keine ist von diesen Sorten. Supermarkt in meiner Nähe. Keine von diesen Sorten schmeckt wirklich gut. Ist also ja die Frage. Ist, also war es noch so an Rezepturen ist das Umlag mit im diesen, Lager. Ist das mit diesen Bohnen aus Harry Potter, die nach erbrochenem Popel. Und Popel schmecken? Also keine von denen schmeckt auch wirklich schlecht. Wobei, so. Es gibt wirklich Jelly Beans mit diesen Geschmackssorten. Ja, ich weiß. Ich war mal im Kino, habe glaube ich den zweiten Teil gesehen oder so und dann gab's sie. So ähnlich lecker ist auch Bauschaum. Bauschaum? Ja. War der beteiligt? Ja, der war beteiligt. Stimmt. Und zwar und Yutong. Die Goldene Brücke. Genau. Yutong. YouTube-Tong. YouTube. Daraus werden Videos gemauert. Yutong. YouTube-Beton. Genau. Die lassen sich. Oder das haben die YouTuber im Kopf, ja. Genau. Es ist ehrlich gesagt, es geht um Beton mit Luft. Das ist YouTube. Das betreibt sehr gut. Beton mit Luft. Und haben die auch so Vermarkter, die früher mal bei Viva gearbeitet haben oder so? Weiß ich nicht. Gut, wir können mal, egal. Ja. Genau, Meldung. Du standest ja neben Günther Wallraff, hast du noch gar nicht erzählt. Ja, stimmt, ich stand von der Republika, standen wir irgendwie abends draußen, haben Bier getrunken, ich schaue nach links und auf einmal steht da Günther Wallraff, nicht so hoch. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich hingehen soll und ihn mal frage, ob ich ihn mal drücken darf. Dachte mal, wollen wir einen Big Mac essen? Hab's dann aber gelassen, weil auch eine Damenbegleitung da war. Sehr junger Damenbegleitung. Nur Dennis, wollen wir hier mal so das war doch seine Kollegin, oder? Ja, die war ganz hübsch, ja. Also, genau, seine Kollegin. Ja. Naja. Aber sei dem alten Opa gegönnt. Kunst mit S-Bahn-Türen. Ja, das ist eine Serie. Mhm. Wir hatten das schon in Berlin. Da gab es. Ich glaube, wir berichteten auch, oder? Henicast ja, berichtete. Klar. Da haben Unbekannte, wie es so schön heißt, in Polizeiberichten, auf einer S-Bahn eine weitere Tür täuschend echt drauf lackiert und die echte Tür weglackiert. Das ist einfach so lustig. Das ist sehr gute Kunst. Das ist so ein Waggon, den ich gerne. Am liebsten. Die S-Bahn-Fake-Tür war in Hannover. In Hannover, ernsthaft? Oh. Ich habe es unter Berlin abgebucht. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Ah, okay. Ja, sieht nach Hannover aus. Okay, tut mir leid. Stimmt, es ist ein roter Zug, es kann gar nicht Berlin sein. Ja, natürlich. Hannover, ja. Das ist so ein Waggon, den hätte ich am liebsten gerne ins Museum gestellt, weil es Kunst ist, hohe Kunst ist. Was jetzt folgt, ist auch hohe Kunst. Die Bahn ist dann noch weniger amused als über die überpinselte Tür. Denn, Cornelis? Genau, in Hamburg wurde eine S-Bahn-Tür ganz fachgerecht und passgenau und auch sehr robust zugemauert. Weil, wenn man auf dem Foto sieht, die haben scheinbar die passenden Stücke schon vorgeschnitten gehabt. Ja. Ja. Da waren Profis am Werk. Das war schön geplant. Die haben sich auch vorher anscheinend schon eine Demotür wahrscheinlich zu Hause gebaut und das alles schon mal zusammengesetzt. Das hat echt auch gehalten, ziemlich lange. Also eine Weile ist der Zug so rumgefahren. weiß ich nicht, wie lange denn eigentlich? Auf jeden Fall mal so ein fast ein Umlauf irgendwie, ne? Genau, bis es dann irgendwann mal aufgefallen ist, dass da eine Tür zugemauert ist. Das ist echt so grandios. 17 Steine sind zusammengestapelt und mit Bauschaum wurde halt noch die Seite so ordentlich ausgestaffiert, dass das also richtig fest drin gesessen hat. Was interessant ist, dass eigentlich niemand immer mal was macht. Also Notbremse ziehen, Bescheid sagen, Leute fahren einfach, denken vielleicht auch, oh, eine Tür ist zugemauert. Das soll wohl so. Ja, das ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel. Also so richtig Informationen, wann das, also der entdeckt wurde es von einem vom Fahrer selber. Ja, ist entdeckt, aber sozusagen, es gibt ja, ich meine, eigentlich ist da ja überall Videoüberwachung mittlerweile, an den Bahnhöfen zumindest, ja, und irgendwo müssen die Leute reingekommen sein. Ne, das wird, Video wird ja auch ausgewertet, also sowas dauert dann noch mehrere Tage. Ich weiß nicht, ja, also viel Spulen oder so, ja, aber. Ich weiß nicht. Also vielleicht gibt's ja, aber auf jeden Fall eine wunderbare Aktion. Nö, nee, glaube ich nicht. Wenn dann bei der Polizei Hamburg oder so, vielleicht mal schauen. Warte. Aber während du das recherchierst, kann Cornelis ja mal erklären, was er. Video zeigt vermummte Täter. Damit hätte ja keiner gerechnet. Ja. Ja, das nächste, ich habe den Link nicht reingepackt, so ein Mist. Und da sagt der Sprecher der Bundespolizei, da ist durchaus handwerkliches Geschick dahinter. Sehr schön. Und das ist das, zudem sorgten die Täter auch dafür, dass die Lichtschranke auch weiterhin funktionierte und die Tür schließen konnte. Daher habe der Fahrer von der Mauer auch nichts gemerkt. Sehr schön. Ah ja. Es ist sehr hohe, also es ist sehr, sehr hohes, also Trollen auf sehr hohem Niveau. Genau. Ich habe bei der nächsten Meldung leider den Link vergessen. Das macht es noch spannender. Ja. Es gibt eine neue Designerdroge unter Schülern. Ja. Heißt Würgen. Tatsächlich ist es so. Das hat mich auch erstaunt, dass das so ist. Moment, jetzt ist hier auch ein Link. Ist das auch so ein Badesalz, oder? Nö. Es ist derzeit wohl unter Schülern sehr beliebt, sich bewusstlos zu würgen, wegen der schönen Effekte. Moment. Es ist so wie diese Hollywood-Stars, die sich strangulieren, sich dabei runterholen. Richtig. Wobei auch regelmäßig Hollywood-Stars hops gehen bei dieser Aktion. Ja, ich habe ja ein Autogramm. Wie heißt das? Strangulation oder Strangulation? Ja, Auto ist es ja nicht, wenn es andere machen. Auto ist halt selbst strangulieren. Ja, aber. Autoerotic Asphyxiation heißt ja. Das weiß ich aber nur, weil ein Special von Marc Maron gibt es darüber. Das Würgen wird auch als Biokiffen bezeichnet unter Schülern. Oder als, ich weiß nicht warum, als Pilotenspiel. Warum jetzt das Pilotenspiel heißt, weiß ich nicht. Aber das wird halt gemacht und ja. Jung möchte man nicht wieder sein. Hochinteressant. Diese Jugend von heute, so verdorben. Ist übrigens auch in Brandenburg wohl passiert, oder? Ist klar, ne? Ja. Wie in welchem Alter passiert das so? Ein 14-Jähriger ist daran schon mal gestorben. So in dem Alter. Da haben wir uns einfach Schnaps geklaut. Aber der hat sich selbst stranguliert. Das war auch Auto. Tja. Naja. Tja, die Jugend von heute ist... Ja, so passiert das. Ich habe ja ein Autogramm von David Carradine. Wer ist denn David Carradine? Der hat Bill gespielt in Kill Bill. Ah, okay. Und der ist auch so ums Leben gekommen. Das stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich dunkel. Ja, ja. Ich habe sogar ein Autogramm mit Widmung von Dwight Schultz. Wer ist denn Dwight Schultz? Hallo, ich bitte dich. Murdoch vom A-Team ist das. Ach, Murdoch. Murdoch vom A-Team war nicht der Schwarze, richtig? Oh Mann. Macht keinen Spaß mehr mit euch. So. Du kennst das A-Team aber, ne? Ich hatte mal eine Hörspielkassette davon, aber ich hab's nie gesehen. Und das Witzige ist, das waren aber die glorreichen Zeiten. Da gab's nämlich die deutsche Synchronisation von Serien einfach als MC. Genau, und ich hab's nicht gerafft, weil irgendwie fehlten mir Informationen. Die Bildspur war nicht da und hat sich nicht alles selbst erklärt, was sie da eigentlich tun. Naja. Ja, nee, es ist aber tatsächlich so. Das gab's auch... Star Trek TNG. Da gab es auch auf Kassette. Ja. Jetzt hör mal auf, hier Züge anzugucken. Das war ein Link aus dem Chat, das darf ich doch wohl, oder? Züge? Achso, ja. Die nächste Meldung ist nicht von mir, da muss ich es für anders vorlegen. Und ich bin jetzt auch dran. Dann mach. Und zwar erstmal vielen Dank an Mr. Mo für den Hinweis. Und zwar in Nürnberg oder um Nürnberg herum vielmehr. Des Reichsparteitages. Ja, genau. Wir machen ein Trinkspiel. Bei jeder Nazi-Referenz müsst ihr einen heben. Da hat man mal, ich will es mal so formulieren, mal so Notsysteme der Bahn ausgetestet. Und zwar hat die Bahn das mal selbst gemacht und naja, durchaus dafür ein sehr realistisches Szenario gewählt. Ja, ja. Also möglichst auch, wie ich, in Vollbesetzung mit Menschen, die vorher nicht eingeweiht wurden, sodass wirklich auch man genau mal authentisch nachstellen kann, was denn passiert, wenn sich ein Waggon von alleine abkoppelt und dann hinterher rollt. Na, die Frage ist ja, ob er sich wirklich abgekoppelt hat oder ob er überhaupt gekoppelt war. Ja, also es hat sich ein Waggon gelöst. Das war der letzte Waggon eines Regionalzuges. Und da gibt es auch ein tolles Foto in dem Artikel, den wir verlinkt haben. So richtig schön. Das sieht schön. Einfach traurig aus, ja. Da guckt auch so traurig der andere Waggon. Das Motto, tschüss Waggon. Seht ihr da das, die Nase und die beiden Augen, die zu tief sitzen? Oh. Ja, aber so richtig schön aus der letzten Tür raus. Und man sieht, da sind so ein paar Meter Abstand dazwischen. Der war wohl nicht richtig gekoppelt. Man möchte das noch genauer untersuchen, diesen Waggonverlust, den... der Zugbegleiter übrigens als betriebliche Besonderheit bezeichnet und gesagt hat, das wird jetzt wohl ein bisschen länger dauern. Hat auch wohl etwas über eine Stunde gedauert, bis man das wieder so weit zusammen hatte. Was aber eigentlich geht, 65 Minuten, da gibt's also. Ja, das ist eigentlich ganz okay, weil da muss er irgendwie wahrscheinlich eine Lok hin. Genau, eine Rangierlok und die dann einfach nochmal anschiebt und dann jemand nochmal zusammenbindet. Das ist okay. Ja. Und was passiert dann? Das hatten wir auch schon mal im Podcast besprochen. Das wusste ich nämlich. Was passiert, wenn sich so ein Waggon löst? Achsen zählen. Dann ist der Zug nicht mehr vollständig. Der Zug weiß das. Und dann bremsen einfach alle Zugteile automatisch. Ja, es gibt genau zwei Systeme. Und zwar hast du hast immer Bremsdruck drauf. Das heißt, ein Zug muss halt Luftdruck. Aber wenn ein Zug so löst... Also der Zug muss quasi immer aktiv gegen die Bremse arbeiten, damit sie nicht bremst. Genau, und weil der Druck dann, Druck ist verloren gegangen, weil Abkopplung, Zug bremst ab. Passiert. Selbst wenn das jetzt nicht passiert wäre und der Zug weitergefahren wäre, spätestens im Betriebswerk wäre es aufgefallen, weil so ein Block, das sind so Blockabschnitte, und da werden Achsen gezählt. So, da werden die Achsen, die reinfahren, gezählt und die rausfahren. Und wenn mehr reinfahren als rausfahren, merkt man automatisch, okay, da kann was jetzt nicht stimmen und dann wird der Abschnitt automatisch geblockt. Das heißt, es wäre auch nicht passiert so, dass dem quasi auf diesem Waggon jemand draufgefahren wäre oder so. Das wäre da damit auch verhindert gewesen. Jo. Deswegen ist das alles auch gar nicht so schlimm passiert. Also es ist halt einfach so Dinge, die passieren, wenn du einfach irgendwie 100.000 Züge pro Jahr oder 100.000 Züge pro Jahr durchs Land schickst. Dann genau. Extrem selten passiert das. Ein bisschen so eine Kuriosität. Was übrigens sehr schön ist, ja. Ich wollte nur kurz einschieben, dass man, kriegen wir gerade auf Twitter gesagt, von Vanitas 85, das mit dem Würgen hätten die auch vor 15 Jahren schon gemacht und nannte sich damals Spacen und er hat noch ein YouTube-Video verlinkt. Und er lebt noch. Ich würde gerne noch vorlesen den ersten Kommentar unter diesem Artikel. Ja, sehr gerne. Ich glaube, es gibt in diesem Text viele Unklarheiten, Verschweigen, gibt mir aber viel zu denken. Heute haben wir mit dem Bahnstreik zu tun, das aber zugunsten den Fernbusanbietern geht. Die Bahnkunden kennen Fernbusanbieter, Fahrplanauskunft, Teroplan und wollen sie dann zum Bahnhof nicht zurückkommen. Ja, da habe ich mich auch gefragt, was das soll. Was genau ist da los? Vielleicht hat er auch vor 15 Jahren gewirkt und gespaced und hat den Folgenschäden davon. Aber Teroplan kannte ich auch noch nicht, aber ich fahre auch keinen Bus. Ja. Muss man das kennen? Nee, weiß ich nicht. Spacen ist immer ein schöner Sendungstitel. Ja, spacen. Gut. Ja, das war's. Mehr haben wir hier nicht. Die Inselaffen haben gewählt, Renke. Ja, ich habe gerade einfach nicht gewusst, was meinst du mit Inselaffen hier? Du redest natürlich von Großbritannien. Ja, die spinnen die Briten. Das sind aber offensichtlich, nutzt du da gerne mal so, mach das doch jetzt mal weg da, das Video. Wo sind wir denn hier? Du sollst nicht Videos gucken. Das hast du gepostet. Ja, in der Meta-Ebene, wenn man zum Podcast kommt, erstmal ins Internet geht. So, auf jeden Fall... habe ich das gar nicht verstanden, ja, mit dieser, weil du ja diese rassistische Rhetorik an den Tag legst. Rassistische Rhetorik? Ja, doch, also Dennis, so geht das nicht, ja. Wir sind eine europäische Familie. Da muss man auch mal nett übereinander sprechen. Nein. So, also, was passiert? Redest du nett über deine Familie? Ja, selbstverständlich. Wenn sie dabei ist, schon. Sind die Besten. Also, David Cameron mit seinen Konservativen absolute Mehrheit geholt. Ach, da bei mir, ja. Hat aber jetzt, wir fassen es noch mal kurz zusammen, weil ich will auf einen ganz anderen Punkt, ja. Wie viel, eine Stimme Mehrheit, oder? Mit ja, spielt ja keine Rolle. Hätte er wahrscheinlich irgendwie noch zur Not noch weiter koalieren können mit den Liberal Democrats da. Oder sich sonst wieder irgendwie eine Mehrheit beschaffen. Das wäre schon irgendwie alles gegangen. Ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr, jetzt kommt es ja zu dieser zu diesem Referendum über den EU-Austritt und man Brexit kann nicht wirklich vorhersagen, wie das dann ausgehen wird. Und jetzt stelle ich mir irgendwie die Frage, worüber wir mal einfach so ganz offen so einen kurzen Gedankenaustausch einfach auch nur machen können. Das ist auch gar nicht abschließend hier beantwortet werden, was wir denn jetzt und da ist auch überhaupt nicht, bin da jetzt auch nicht mit so einer riesen Vorbereitung reingestartet, sondern bringe im Wesentlichen einfach nur das Gefühl mit, das irgendwie so tief inne in mir drin wohnt, und das manchmal auch sich sehr, ich fühle mich da auch ein bisschen schlecht mit, muss ich sagen, aber dennoch, warte mal, da möchte ich was von abhaben, ja. Entschuldigung. Und wie schmeckt es? Ich habe sonst mir Cola aufgetrunken. Jo, dankeschön. Fühl mich auch ein bisschen schlecht mit, aber lass uns doch einfach mal sozusagen unsere Gefühle hier einfach in der Runde austauschen und dann schauen, ob wir nicht gemeinsam irgendwie auf einen Nenner kommen. Also ich glaube, dass England muss ihre Rolle in der EU überdenken. Und zwar entweder A, sie werden machen mal voll mit, also kein Britenrabatt mehr, oder B, sie finden es so scheiße, dann sollten sie gehen. Also ernsthaft. Ich kann immer sagen, was irgendwie so mein Gefühl ist. Ich finde irgendwie, ich bin zu selten da, als dass ich irgendwie richtig irgendwie ein Gefühl dafür haben kann, wie so die britische Öffentlichkeit denkt oder denken sollte oder wie auch immer. Aber ich finde zumindest, dass irgendwie Großbritannien nicht nur ein Teil Europas, sondern auch der EU ist. Also für mich gehört das irgendwie dazu. Natürlich. Klar hat man irgendwie gelernt, das hat dann so eine Sonderrolle und der Britenrabatt, der ausgehandelt wurde und keine Ahnung was. Und die sind sowieso immer so ein bisschen skeptisch, was so noch mehr Integration angeht. Kennen wir alles. Aber dennoch ist so von meinem Grundsetting auch das auch gar nicht irgendwie das auch gar nicht so sehr von so besonderen Argumenten her, sondern einfach, das ist einfach nur so ein Gefühl. Ich finde irgendwie, Großbritannien gehört einfach dazu. Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, Frankreich rausnehmen würdest. Definitiv. Also ich glaube, ja, UK gehört dazu. Immer genau. Schon. Und deshalb möchte ich die eigentlich sehr gerne dabei behalten, weil das ist auch eigentlich so spackig man die findet und so scheiße man auch irgendwie so die Politik da finden mag, ist das aber doch schon einfach ein Kulturraum, der mir irgendwie persönlich am Herzen liegt und den ich einfach gerne nah an mir dran hätte, ja, auch rechtlich. Definitiv. Also EU, und jetzt ist aber der Punkt, die EU, also darf ich mal einhaken, die EU wird definitiv anders ohne Großbritannien. Die wäre anders. Und ich glaube, nicht besser. Und aber trotzdem muss ich sagen, und deswegen hätte ich auch in einem Fall einer Unabhängigkeit von Schottland, hätte ich, dass ich als wäre es so oder so gekommen, dass die EU von sich aus gesagt hätte, egal was rauskommt, alle Teile, was da rauskommt aus diesem UK, gehören zur EU. Ja, genau, ja. Klar, das glaube ich auch. Mhm. Genau, nur stellt sich die Frage. Also man kann die ganz, also eigentlich ist das ist auch eine sehr, sehr, sehr, sehr eigenartige, verfahrene Situation, in der man sehr viele Fragen stellen kann, die mich auch irgendwie interessieren. Zum Beispiel ist die Frage, wozu macht man das Referendum überhaupt? Das ist, also meines Erachtens ist das einfach so ein Mittel, um auf die EU politischen Druck auszuüben, weil jetzt merkt man auch schon, heute kamen schon direkt so die ersten Ankündigungen, die Kommission möchte jetzt irgendwie mit Großbritannien in Verhandlungen treten. Hast du die Juncker-Mail gelesen? Nein, die habe ich nicht gelesen. Und zwar, Juncker hat geschrieben, ja, lieber David, herzlichen Glückwunsch zu seinem Sieg. Lass uns doch demnächst über die Rolle von Großbritannien in der EU reden. Ja, so, und da kriege ich mir das Kotzen. Ja, ja. Da habe ich nämlich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe da einfach keine Böcke mehr drauf. Ich habe keine Lust mehr drauf, dass wir hier ständig, also okay, wir nehmen irgendwie so quantitativ, nehmen wir mehr Staaten in die EU auf seit geraumer Zeit, aber qualitativ geht hier irgendwie nichts nach vorne. Jetzt kann man sagen, okay, mit Lissabon hat sich das irgendwie ein bisschen entwickelt und teilweise auch in eine bessere Richtung, in eine demokratische Richtung. Teilweise haben sich da auch Sachen, bedenkliche Sachen eingeschlichen, wie zum Beispiel so fest eingeplante Budgets für Verteidigung zum Beispiel, so, oder, die oder wir erreicht werden müssen. Frontex ist alles ein bisschen ja, im, ist nicht so eine Dichotomie, möchte ich mal sagen. Was? Ich weiß gar nicht, warum ich dich jetzt so angeguckt habe. Ja. Also ist alles sehr viel grau, aber man kann sagen, das ist auch irgendwie so ein kleiner Schritt gewesen, aber so richtig viel an mehr Integration, an großen Schritten ist eigentlich nicht passiert. Es gibt immer noch irgendwie kein gemeinsames Steuerkonzept, nicht mal anständig, also nicht, dass man irgendwie sagt, wir machen jetzt einfach Mindeststeuersätze, damit das irgendwie diesen bescheuerten Steuerdumping aufhört. Und lauter Kram, es gibt noch nicht mehr, ist noch nicht mal möglich, irgendwie eine anständige Finanztransaktionssteuer in der EU einzuführen. Weil immer, nein, aber selbst das sind so Kleinigkeiten, aber, genau, ja, aber selbst es fehlt, mal, bei aber, so Kleinigkeiten hapert schon und es fehlt einfach dieser große Schritt, jetzt mal einfach mal ein bisschen weiterzumachen und nochmal voranzukommen, ja. Und dann geht mir das schon wieder total auf den Sack, dass da irgendjemand jetzt wieder irgendwie wir so eine Extrawurst haben will. Das ist mir auch scheißegal, wer es ist, ja. Britannien ist natürlich irgendwie extra verdächtig, weil die zahlen auch noch extra wenig, irgendwie zurzeit, was schon ein bisschen asozial ist. Aber meinetwegen sollen sie halt machen, wenn sie nicht anders wollen. Aber langsam reicht's mir einfach. Und die Folge ist doch ganz klar, was jetzt passieren wird, ist, denn wollen die Briten ihre Extrawurst haben, so, und dann kommt meinetwegen irgendwie noch Frankreich als nächstes. Ja, oder was ist denn noch so ein obskures Scheißland wie Großbritannien? In der EU? Deutschland oder so. Nee, nein, das ist doch klar. Ist doch logisch, dass dann in Deutschland die Stimmen aufkommen. Ja, natürlich. Und sagen, ja, Nettozahler ist es immer hier. Weil Deutschland, wir sind halt quasi, in Europa sind wir das Bayern. Ja? Ja. Weil wir zahlen halt so viel für die anderen. Wir profitieren natürlich aber auch gewaltig, so wie Bayern gewaltig im Länderfinanzausgleich profitiert. Ja. Ja, und auch profitiert hat, vor allen Dingen früher, als es noch irgendwie so ein Agrarland war, wo die alle die Ziegen gebämst haben. Und da wird es dann zu kommen. Das heißt, das ganze Projekt wird mehr und mehr vor die Wand fahren, wenn wir da jetzt irgendwie nachgeben. Aber die große Frage ist, fährt es denn noch mehr gegen die Wand, als es schon aktuell gegen die Wand gefahren ist, durch die scheiß Euro-Krise? Weil ich glaube, die Euro-Krise hat eine Menge europäischer Integration, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, so vernichtet. Also Integration im Sinne von, wir gehören zusammen, unser Weg nicht. Ist gemeinsam, also vor allem so eine Haltung, die kaputt gegangen ist. Dieses, wir lösen Probleme gemeinsam, genau. Und nicht jeder muss für sich irgendwas zurechtbiegen, ja. Und hinkriegen, hier das ist das Ding. In der Euro-Krise ist so eingeworden, so, jetzt ja. Hört mal auf Deutschland, damit wir mal durchkommen auf den ja, Nummer. Ja, ich glaube, das ist aber eher, ja, das ist aber, ist das nicht eher so ein Symptom? Dessen und nicht, also es mag sein, finde ich jetzt auch schwierig, aber so ganz generell möchte ich einfach mal festhalten, ich habe einfach keine Lust mehr auf solche Spielchen, und wenn die halt keinen Bock mehr haben, in der EU zu sein, so, dann ist das schade, und das wird einfach richtig, richtig schrecklich, würde das werden für die Leute da, weil das einfach die, also was ich nämlich auch auf keinen Fall will, ist irgendwie so ein Norwegen-Quatsch, hier schön am Markt teilnehmen und alle Vorzüge genießen, ja, aber irgendwie nicht draufzahlen müssen, so, das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Schweiz, Norwegen. Das sehe ich überhaupt gar nicht ein, so, das ist auch schon mal, in der Schweiz kann ich es noch halbwegs nachvollziehen, weil die sind halt einfach so eingesperrt, ja, einfach räumlich, geografisch eingesperrt von Rest Europa, dass man denen irgendwie einen Sonderstatus geben muss, weil die ja sowieso an nichts mitmachen, damit die da irgendwie noch halbwegs gegen ihre Nachbarn noch anstinken können. Aber Norwegen ist ja klar, das sind halt Nutznießer. Ja, aber und das, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ich möchte, dass das mal weitergeht, ja, und ich habe keine Lust drauf, dass da irgendwie ständig jetzt Leute ankommen und sagen, ich möchte jetzt aber hier irgendwie noch weniger zahlen oder keine Ahnung was, das stört mich. Ja, ich hätte gerne, ich hätte schon gerne irgendwie jetzt den Big Mac, ja, aber bitte nur eine Scheibe Fleisch und ohne Käse, ja, aber mehr von der Gurkensoße bitte und keine Tomaten. So funktioniert Europäische Union nicht. Das ist doch scheiße. Das ist eine fucking Solidargemeinschaft. Alle. Und ihr merkt auch schon, wie ich gar nicht so richtig, das alles nicht so richtig hundertprozentig in komplette gerade Sätze fassen kann, weil ich jetzt auch nicht alles zu Ende gedacht habe. Aber mein Gefühl ist irgendwie so, ja, schade Großbritannien, ja, war irgendwie schön, dass ihr dabei wart, aber dann lasst es halt jetzt auch gut sein, wenn ihr nicht wollt, dann geht doch weg. Ja, genau, das ist auch meine Haltung. Ich glaube, es macht keinen Sinn jetzt England, Großbritannien im Zweifel, da man kann Großbritannien sagen, hier, wir können folgende Reform gemeinsam angehen für die EU, aber es gibt keine Extrawurst mehr. Und meinetwegen könnt ihr auch einen Rabatt behalten. Bis bis eure Zähne noch fauler werden. Aber das war jetzt aber schon eindeutig rassistisch, ja. Also das mit den Inselaffen, Dennis, das habe ich dir noch durchgehen lassen. Aber so langsam, ich habe noch keinen Witz über Minzsoße gemacht. Also solange ist noch alles super. Meinst du, die haben was mit den Zähnen zu tun? Ja. Und nein, aber ich glaube, es ist keine Extrawurst mehr. Behaltet, was ihr habt. Oder geht. Und ich finde es auch schon fast wieder gemein jetzt von mir, irgendwie so auf den Briten rumzuhaken. Aber wir sind immer irgendwie gerade das Beispiel. Weil das einfach das. Es ist ja, aber am Ende, ganz ehrlich, gilt es auch für alle Länder. Lettland, Polen, das sind so zwei Länder, die auch gerne mal auf der EU-Ebene rumstecken und sagen, hier, so geht das nicht. Wir würden es gerne anders, wir hätten es gerne für uns anders. Die auch immer wieder hinweisen, aber die Briten haben es doch auch. Ich glaube, da muss eine Menge nochmal europäischer Solidarität wieder neu gelernt werden. Ich glaube, da ist einfach in den letzten Jahren viel kaputt gegangen. Weshalb auch immer, ist aber eine Menge kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob es ein Witz war oder was Kohl wirklich gesagt hat, aber Angela Merkel macht mir mein Europa kaputt. Ich kann den scheiß alten Mann in einem Punkt nachvollziehen. Ja, ja, das ist in der Tat wirklich so. Das ist auch echt, also da muss auch von Deutschland aus mehr europäische Solidarität. Ja, das ist aber halt auch so eine Leichtfertigkeit, die da einfach an den Tag gelegt wird, so eine Geschichtsvergessenheit. Ja. Das finde ich einfach so unfassbar. Wir haben heute den 8. Mai. Ja. Heute ist der 8. Mai. Ja. 70 Jahre Vernichtung von Nazi-Deutschland. Das war der Punkt, an dem allen irgendwann mal gerafft ist, so geht das hier nicht mehr weiter auf diesem alten Kontinent. Und das tut einfach so weh, dass das irgendwie alles so vor die Hunde geht. Warum denn überhaupt? Wegen einer Euro-Krise? Ach, das ist doch. Das wird immer wieder mal passieren. Geht das kaputt wegen dem Egoismus der Nationalstaaten. Das ist genau das Ding, was wir ja auch in unserem Talk eigentlich versuchen, so ein bisschen nochmal. Oh, jetzt muss ich wieder irgendwie so Talk. Sorg du erstmal dafür, dass deine Aufzeichnung funktioniert. Ja, aber recht. Es ist wahrscheinlich so. Das ist halt diese Angst, die da drin steckt, ja. Was ich Ihnen nochmal fragen wollte, noch ein anderer Punkt. Glaubt ihr, wenn Sie rausgehen würden, hätten Sie einen Weg zurückzukommen? Würden Sie vielleicht reuig zurückkommen? Angenommen, wir haben in 15 Jahren noch ein Europa, was irgendwie attraktiv ist. Ich nehme fast an, dass man denen immer die Tür aufhalten wird. Ich nehme fast an, dass die so einen Norwegen-Status kriegen würden, weil die das einfach wirtschaftlich sonst nicht stemmen könnten. Ah, okay. Also sie werden wahrscheinlich in der Zollunion bleiben. Definitiv. Weil sobald sie aus der Zollunion raus sind, kackt der Handel so dermaßen ab, das kannst du nicht. Das ist vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass es irgendwie der Handel ist halt irgendwie, der Außenhandel ist ein bisschen weniger oder so. Du kannst einfach überhaupt gar nicht einschätzen, was passiert. Ich habe heute Morgen das Morgenmagazin geschaut und da waren sie bei so einem Fischer in so einem Ort irgendwie an der Ostküste, so UKIP Hochburg, wo man auch sehr froh sein kann, dass UKIP irgendwie kein Mandat oder nur eins? Ich meine, sich zwei. Oder zwei. Auf jeden Fall der Vorsitzende zum Beispiel auch sein Mandat nicht gewonnen. Ja. Das ist alles, also ja, gut, aber das ist halt auch Glückssache bei dem komischen Wahlsystem. Also halt nur die. Winner takes it all, ja klar. Genau. Da kommt es dann im Wesentlichen darauf an, wie schwach deine Gegner sind und nicht wie stark du bist. Aber egal, anderes Thema. Nee, und der sagte so: Naja, nee, meinetwegen raus und auch hier Wirtschafts. Und wirtschaftlich brauchen wir die auch alle gar nicht so. Wir können hier einfach unser eigenes Süppchen drehen. Ich sehe das so, wenn wir hier, das muss man sich auch mal auf die Zunge zergehen lassen, das war schon fast ein bisschen Realsatire, wenn wir hier die besten Produkte der Welt bauen, dann kaufen die Leute bei uns. Und da habe ich so überlegt, das ist eine gute Frage, die man mal stellen kann. Habt ihr ein einziges Produkt zu Hause, das in Großbritannien designt und produziert wurde? Ich bin schon mal mit einem, und zwar ein Rolls-Royce-Getriebe. Müsli. Hast du hier zu Hause? Nee, aber ich bin schon mal in Genuss gekommen, mit einem, also einem Flugzeug zu fliegen, was vermutlich Rolls-Royce-Triebwerke hat. Würde mir jetzt sofort einfallen. Ja. Aber es kann auch gut sein, dass sie gar nicht mehr in England entwickelt und produziert werden. Sondern ich habe sie nur da. Meinetwegen entwickelt reicht mir da meinetwegen auch. Ja. Ich weiß nicht, ich bin da jetzt gar nicht so sehr auf die. Aber England hat keine nennenswerte Industrie. Außer Minzsoße zu produzieren. Nee, mir fällt keins ein. Nee. Na, Querties kommen aus England, höchstens. Das würde ich mir jetzt noch einfach. Bier, wird hier im Chat gesagt. Also, ja, gut, Bier. Ja, Müsli hätte ich gerade okay, gesagt, ja, aber tatsächlich. Das sind so Special Interest Sachen, darauf kann man doch irgendwie kein Außenhandel. Nee. Nein. Also, naja, das ist, als würde Frankreich von Wein leben. Mhm. Die leben natürlich von den Schnecken, aber hey. So, und dann ist die Frage, kennt ihr überhaupt ein britisches Produkt, das irgendwie besonders, also ich hab. Zählt After Eight als britisches Produkt? Ich fand dieser Fischer, der war einfach so in seiner, das war so Traumwelt einfach, gefangen. Das war einfach so einfach, also man, ich glaube, man sagt dann, um dann lieb zu sein, ein einfach strukturierter Mensch, zumindest wirkte er friedlich, ja, aber ich habe dann gedacht, glücklich. Glücklich in seiner Suppe. Ja, so friedlich, ja, wie nennt man das denn? Ja, das Wort ist jetzt auch scheißegal, ja. Mensch. Ich glaube, ich brauche Schlaf. Naja, und dann habe ich irgendwie noch so gedacht, ich kenne überhaupt, also eigentlich im Wesentlichen ist Großbritannien bekannt für kaputte Bahnnetze und, ja. Und Wasserleitungen kaputt. Ja, also völlig kaputte Infrastruktur. Ja. Aber jetzt so. Und selbst das können sie nicht exportieren. Dass sie irgendwie besondere exportreife Produkte hätten, ich weiß ja nicht. Also ich glaube nicht, ich glaube vor allen Dingen nicht, dass man es den Menschen im da drüben zumuten kann, hier mit uns nicht mehr zollfrei am Binnenmarkt teilzuhaben. Das wäre, glaube ich, einfach eine Nummer zu hart. Ich gucke gerade, was Außenhandel Britannien hat. Also Öl und Gas ein bisschen. So, das gibt es. Ja, gut, okay. Ja, da könnten sie jetzt halt, ich meine, aber das ist ja das nächste Problem, es ist ja alles vor Schottland, das meiste. Ja. Und das könnte demnächst auch wieder weg sein. Ja, nee, das ist ja, also man kann den Schotten das jetzt sozusagen nicht komplett wegnehmen, weil ja. Sonst sind die halt sofort, also sonst gibt es halt irgendwie in 2 Jahren das nächste Referendum und dann war's das. Das heißt, die Schotten muss man, glaube ich, ein bisschen pfleglich behandeln, sonst haben die nämlich ihre ganz eigenen Probleme da. Naja. Also hier steht nicht, was sie machen. Ich kann das auch nur, ich kann das nur ganz, ganz schwer versuchen, irgendwie in Worte zu packen und ich fühle mich einfach richtig, richtig unwohl und schlecht. Und als ich irgendwie, und so ein bisschen Hoffnung hatte ich ja, dass das irgendwie noch anständig ausgeht, die Wahl, wobei ich mir dann auch nicht sicher gewesen wäre, ob Labour das nicht auch hätte machen müssen, weil irgendwie der politische Druck dann zu groß geworden wäre. Ich weiß es nicht, aber das fühlt sich, ich bin sehr traurig. Also falls es zu einem Referendum kommt, wird es eine massive Kampagne für UK, vor allem von innen aus. Ja, klar, aber ich wollte auch so ein bisschen mehr auf das Gefühl so zu sprechen kommen. Also ich bin so verwirrt traurig, weil ich nicht weiß, was das soll, dass jemand hier dieses tolle Friedensprojekt Europa, dass das jetzt offensichtlich irgendwie möglicherweise an einem Scheidepunkt angekommen ist. Das klingt auch alles fürchterlich pathetisch und ich schäme mich jetzt schon. Nee, aber ich glaube, in dem Moment braucht man Pathos. Du kannst einfach den Leuten es nicht anders erklären durch Pathos. Ist Pathos nicht so Fehlerkäse? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ah, halbe Sekunde zu spät. ich denke gerade an Schafskäse. Mann. Oh Gott. Naja. Gut, wir packen die Gags mal wieder ein. Übrigens, ich habe jetzt die Liste der Exportprodukte. Auf Platz 1 sind immerhin Autos. Was ist das schon viel? Ja, genau. Wer will denn ein englisches Auto fahren? Das Schöne ist, nach Öl und Erdgas und ein bisschen Pharma und Gasturbinen, Diamanten auf Platz 6 kommt auf Platz 12 menschliches und tierisches Blut. So, hier, also jetzt wird hier im Chat wird hier so aufgeräumt, ja, Scones, Bier sei kein Special Interest Kram, dann hohe Bärenfellmützen und eine Lady Di Tasse. Ja, obwohl, das könnte vielleicht sein. Exportschlager Lady Di Tassen? Nein, vielleicht können die einfach so ihre ganze kündliche Familie verkaufen, so nach und nach. Platz 14, Telefone. Also. Oder einfach, das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, das könnte man denen vielleicht sogar verkaufen. Wir machen, also quasi. Newtopia ist gescheitert. Wir hängen einfach in diesem alten Brandenburg oder was? Nein, einfach so im Buckingham Palace werden jetzt einfach Kameras aufgehängt. Das ist aber 24/7 ist da, kannst du den Livestream klicken für, weiß nicht, 30 Euro im Monat. 30 Pfund. Ja, Pfund. Meine Güte. Also das Äquivalent von 30 Euro. 20 Pfund oder was es gerade ist, ich keine Ahnung. Ja, vielleicht kann man damit die Insel retten. Ja. Oder wir mal der Queen so ein bisschen beim Frühstück zu gucken. Ob die wohl krümelt die? Ich stelle mir gerade echt schlimmere Sachen mit der Queen vor. Ich glaube nicht. Oh Gott. Das ist über 80, Dennis. Plack. Ja. Na komm, im Mund. Oh, natürlich im Mund. Gott. Wir reden ja von 10. Hallo? Ja, oh. Hat man als. Nee, aber ich finde, ja. findet ihr nicht auch, die hat so eine. Die hat schon sowas Unantastbares, ne? Ich finde die ja auch so ein bisschen finde ich die ja krass. Also, die ist ja. Vor allem krass. Also, sie echt. Weißt du, was sie gelernt war? Gelernte Automechanikerin im Zweiten Weltkrieg. Platz 1, Exportautos. Sie kann, also, sie kann halt ihr scheiß eigenes Auto reparieren, wenn es sein muss. Ja, meine Güte, das ist ja, aber ich glaube. Die fucking Queen von England. Nein, aber ich finde die schon. Ja. Also wenn es nicht mehr gäbe, dann könnte man auch England direkt so an die Amerikaner wieder zurückgeben. Nein, aber ich finde die Person an sich, also die strahlt halt auch so eine irgendwie so eine Würde aus, ja. Ja? Ist halt das ist richtig, also das ist richtig billig und plump, wie ich mich davon wahrscheinlich fangen lasse von diesem komischen Schafskäse, Pathos. Genau, von dem Patros, der da aus ihrem Gesicht tropft, ja. Ich glaube auch, ich würd mich sofort verneigen, wenn die vor mir stehen würde. Müsstest du auch, weil wir sie beleidigen sonst. Nee, aber nein, ich glaube, das wird mal passieren. Ich finde die gut eigentlich. Ich glaube, ich möchte so ein Poster von ihr haben. Ja. Ja, lange macht sie es ja auch nicht mehr. Obwohl, ja, man weiß es nicht, ne? Sie wird definitiv Prince Charles überleben. Ja, aber der tritt doch sowieso die Thronfolge nicht an, ja. Oder? Wobei, das kann er jetzt doch eigentlich kaum noch machen. Also, ich glaube, das können wir sehr gut vorstellen, dass er so. Nein, jeder will da den. Die William, Alte ist weg, weil wir machen das Party. Nein, jeder will da hier Will I Am und seine Trulla haben. Das wäre auch gut, ne? Will I Am als englischer König. So, ja. Wir schweifen ab. Wir fühlen uns, also wir halten fest. Wir England sind, bleibt bitte. Wir sind verwirrt, ja. Und traurig und möchten lange kalt duschen und hätten eigentlich. Was denn? Ja, es gibt gleich Bahnfragen. Ach, Heiland. Heiland, ja. Ja! Dann sitzen wir ja noch irgendwie noch zwei Stunden oder tun so. Tun wir dann. So. Meine Fresse. Schließe dein Fazit bitte ab. Das ist ein guter Hinweis hier von Nikolas. Man muss sich im Chat, die Queen immer unter der Trockenhaube vorstellen. Okay, das erdet dann vielleicht wieder. Ja. Das finde ich aber irgendwie auch würdig, weiß nicht. Selbst das schafft sie mit Würde, ja. Ja. Nee, aber ich glaube, was ich mir echt frage, ob die krümelt, wenn die Brötchen isst, weil das ist, glaube ich, so. Ob sie einfach auch mal Gelegenheit erfahren lässt, in so einem Thronsaal? Ich glaube, die krümelt einfach nicht. Ich habe es mir auch gerade auf dem Klo vorgestellt, ja. Das war auch würdevoll, keine Ahnung. Königliches Pupsen. Nee, aber krümeln ist der, ist bestimmt so ein Test. Einstellungsvoraussetzung oder so. Meinst du, die krümelt tatsächlich nicht? Aber das ist auch die alles Königin von England, die krümelt doch nicht. Ja. Obwohl, so richtig Brötchen gibt's ja auch nicht. Das ist alles Laberbrot, da krümmelt ja gar nichts. Ja. Ach, so, haben wir es auch gelöst. Aber kein Wunder. Cracker. Ja, nee, ich red ja von so Brötchen. Ja, ich mache jetzt mal hier Kapitelmarke. Wir können ja mal so ein richtig schönes, anständiges deutsches Landbrot schicken. Meinst du das? Ja, und sagen, darf sie behalten, wenn sie, und dann kann sie ja so ein Periscope-Video machen. Wie so ein riesiges deutsches Landbrot anschneidet. So, kann man der Queen nicht Geschenke schicken? Jetzt wird's albern. Kann man der Queen Geschenke schicken? Warum denn nicht? Und dann wird's gekrümmelt. Kannst du Hannover schenken? Vielleicht nimmst du es wieder zurück, dieses Hannover. Ah, hat ja ein Problem weniger. Oh ja. Noch Fragen? So, ja. Wir haben Bahnfragen bekommen wieder. 26 bis 30. Ja, wir haben hier mal eine Frage. Warte mal, haben wir eine Frage von TJ, der mich fragt, was ein gutes Podcast-Verzeichnis an Funktionen braucht. Keine Ahnung. Ja, super. Genau, eine Suche wäre nicht schlecht. Dann sollten Namen lesbar sein, auf jeden Fall. Wie lesbar? Ja, man sollte einen Font benutzen und nicht irgendwie so eine Bing-Dings, also einen richtigen lesbaren mit hier. Mit Buchstaben. Arabische Buchstaben, arabische Buchstaben. Griechische. Nee, griechische Buchstaben. Lateinische Buchstaben, danke. Und arabische Zahlen. So. Genau, das wäre hervorragend. Dann sollten wahrscheinlich, ich bin kein Programmierer, ich weiß es im Endeffekt nicht, aber ich glaube, man sollte eine Datenbank haben, die auch in der Podcasts eingetragen sind. Das sollte irgendwie verknüpft sein mit der Oberfläche am besten. Ja. Nicht, dass es einfach so, dass du nebenher eine Oberfläche hast und ein Suchfenster, aber man findet halt nichts, weil nichts angeschlossen ist. Das wäre auch nicht so gut. Ja. Also das könnte man machen und eine Funktion noch. Ja, vielleicht so. Bisschen Farbe, glaube ich, wäre ganz sinnvoll. Ja, was sagt, keine Funktion im engeren Sinne, eine Farbe. Doch. Farben haben Funktionen, aber es geht um das Verzeichnis, das Funktionen haben soll. Ich denke da eher an sowas, an Verlinkungen. Braucht man vielleicht einen. Vielleicht sogar einen Link mal direkt auf den Podcast setzen, der gerade angezeigt wird und nicht auf einfach auf welche andere. Das wäre, glaube ich, hilfreich. Eine Funktion, dann was an den. Was mit Wurzeln? Ist auch eine Funktion, oder? Brauchen wir das? So, Bahnfragen. Und zwar die Sache mit dem. Langsam glaube ich, die Kopfschmerzen kommen doch nicht vom Alkohol gestern. Meinst du von meiner Stimme? Kopfhörer ist auch ein bisschen laut heute. Ja. Die Sache mit den Schildern. Es gibt ja in unserem Kulturraum eine häufige Nutzung von Straßenverkehrsschildern zu allerlei privaten Zwecken. Welches ist euer Lieblingsbahn? Was sind eure Lieblingsbahnschilder? Schilder? Also, ja, Bahnschilder. Was ist dein Lieblingsbahnschild? Ich hab null Plan, ich überlege gerade. Also ich wüsste eins, das ist, wo der Mensch vom Zug erfasst wird, was man nicht so nah am durchfahrenden Zuggleis stehen soll, aber das finde ich nicht schön eigentlich. Ich glaube, ich fand den Wasserhahn heute sehr gut. Warte, Dennis, heute, ich fand den Wasserhahn sehr gut heute, dieses Wasserhahn-Symbol. Ja, wir haben in Cottbus ein Wasserhahn-Symbol. Haben es leider nicht fotografiert, auch nicht besprochen. Ein altes Piktogramm vor 2000, ein Wasserhahn-Symbol. Gibt's, ist genauso groß. Ist das auch mit Bahnschildern gemeint? Und noch besser, wir hatten noch das Weinglas. Ja. Wir hatten tatsächlich ein Schild in Cottbus, das zeigte in Richtung Tram, Bus und ein Weinglas. Und wir sind davon ausgegangen, dass damit die örtliche Bahnhofskneipe gemeint ist. Aber ist das mit Schildern gemeint? Ja, Schilder. Lest die Frage nochmal vor, bitte. Und zwar, was haltet ihr von Haltestellen an? Nee, sorry, das ist die falsche Frage. Ja. Es gibt in unserem Kulturraum eine häufige Nutzung von Straßenverkehrsschildern zu allerlei privaten Zwecken. Was sind eure Lieblingsbahn? Ah, er meint Clown. Ja, das wäre klar. Aber so, Zugzielanzeige. Ja, so einige Zugzielanzeige aus Nachtzügen, die habe ich mir. Ah. Aber sind das denn per se Schilder? Weil er spricht ja von ja, so Schildern im Straßenverkehr. Ach so, das heißt, da gibt es ja eigentlich dann nur so das Andreaskreuz und die Warnbarken oder wie auch immer. Ja, das nein. Schilder können ja auch. Es gibt ja auch im Straßenverkehr Schilder, die Ortsangaben machen. So gut, dass wir jetzt einfach durcheinander reden. Ja. Warte, ich will auch, aber mir fällt nichts ein. Sind das also, oder alles, was so ein Piktogramm ist und irgendwie mit der Bahn zu tun hat im weiteren Sinne? Ja. Ja, das ist natürlich auch die Frage, Bahn, das haben wir ungenau gestellt. Können wir Bahnfragen zurückgeben? Was Schild? Definiere ich Schild. Ich finde, da sollten wir einfach gar nicht drauf antworten. Das ist einfach, wer so ungenau fragt, der hat auch keine Antwort verdient. Also, zieht übrigens ab, ne? Ich habe ein Schild und zwar das mit dem H drauf. Wir sollen doch nicht antworten jetzt. Doch, nein. Das mit dem H. Das möchte ich nicht. Halt. Ja, aber jetzt haben wir auf die Frage. Nee, wir antworten. Halt. Das ist aber keine offizielle Antwort auf die Frage. Die ist nämlich abgelehnt. Nicht so laut. So. Die Sache mit den automatischen Ansagen. Was haltet ihr von Haltestellenansagen, die von Personen des öffentlichen Interesses gesprochen werden? Aha. Siehe Berlin. Nein. Ist das auf Dauer besser als generische Computerstimmen? Nein. Ich möchte also nicht, dass Didi Hallervorden die Mohrenstraße ansagt. Oder Kinder. Bei dem Metronom. Das ist zwar ganz süß, aber es ist höchstens einmal süß. Und möglicherweise haben sich ja auch Menschen, die Ansagen gemacht haben, etwas dabei gedacht, dass sie klar verständlich, gut gesprochen von Menschen, die sprechen können, aufgenommen werden und dann auch noch vernünftig produziert werden. Und lalalala, halten hier in Falten-Uelzen. Unser nächster Halt ist Göttingen. Ich glaube, das haben wir schon 100 Mal besprochen, oder? Das haben wir da 1000 Mal gesagt. Das ist immer nervig. Ja. Es gibt aber auf der hier, habe ich das schon mal erzählt? Das ist aber nur ganz selten, habe ich das gehört. Wenn man mit dem Regionalexpress, weißt du, mein alter Stammregionalexpress, Hannover Norddeich, der hat dann ab Leer manchmal geswitcht und dann waren die Ansagen auf Plattdeutsch. Ja, das und ist ja. Also die waren aber nicht vom Computer eingesprochen, sondern von einem Mann. Und ich meine, die. Männer können auch Computer sein. Ach, Mann, nein, aber von so einem. Ich meine, das wäre ein Zugbegleiter. Ich meine, den schon mal gesehen also zu haben. Es wurde live gesprochen oder was? Nee, nicht live, also eingesprochen. Dann ist er doch Computer. Weil mehr macht er ja nicht als eingesprochene Sachen abspielen. Jetzt geh weg mit deinen Sachen. Also es gab auch auf dem RE1 Richtung Frankfurt oder ich weiß nicht, ob es heute noch geht, aber ich habe eine Zeit lang mitbekommen, dass die Ansagen auch Richtung Frankfurt oder auf Polnisch zusätzlich waren. Das ist auch gut. Ja, gut. Nicht so geil wie Plattdeutsch, aber hey. Ja, Plattdeutsch ist schon irgendwie netter, ne? Also ich meine, das liegt ja auf der Hand, dass man dann sozusagen, wenn man irgendwie ins Grenzgebiet fährt, aber das ist ja quasi, da sagt man ja, wir sind jetzt in einem anderen Kulturraum. Ja, aber ich habe mich auch gewundert, hier sprechen wir platt. Auf der Hinfahrt nach Cottbus, wo die Schilder in, also Richtung Cottbus ja auch zweisprachig sind, in Sorbisch auch, dass nicht die Ansagen noch zusätzlich sorbisch sind. Stimmt. Ich finde auch, das ist ein guter Punkt. Weil auch, das ist ja sogar, also Hinweis, auch selbst wenn es im Zug keine Sau sorbisch versteht, ist es halt einfach die Sichtbarmachung von diesen Minderheiten. Ja. Und das nicht nur, dass die Bahnhofsschilder auf sorbisch sind. Ich weiß nicht, ab wann das genau losgeht, aber ich glaube, so 5 oder 6 Stationen vor Cottbus geht das los. War das nicht ab Lübben oder was? Ab Lübben, glaube ich, ja. Ich finde es auch. Es kostet nichts, es sind 2 Sekunden mehr. Einfach nur sagen, Cottbus, Schaubus. Ja. Alles geklärt. Dann machst du eine. Ja. Das reicht auch, der Name, du musst ja nicht alles. Wenn man irgendwie nach Sachsen fährt, kann man dann das auch so dann in so Nazi-Sprech nochmal? Ist das eine anerkannte Minderheitssprache? Ja, nee, ich glaube, das sind schon Mehrheit in Sachsen. Achso, ne? Dann? Denke ich. Müssen wir Deutsch als Minderheitssprache dann dort? Tillich ist doch von der NPD, oder nicht? Ja. Ja. Die Sache mit der Etikette im Personenwaggon. Sollten Benimm- und Anstandsregeln überall im Waggon in weit verbreiteten Sprachen ausgehängt sein, so könnte man per Fingerzeig dorthin jemanden rügen. Regeln sind immer gut, Schilder mit Regeln sind noch besser. Aber hängen doch schon teilweise. Im Ruheraum hängt doch... Psst. Aber das liest doch keiner. Genau, das ist Problem. Ja, aber da kannst du doch hinzeigen, ja? So passiv-aggressiv. Nee, finde ich scheiße. Da soll man, man muss sowas auch nicht, ich finde, das muss man auch nicht aufhängen, weil es gibt einfach so ein paar Grundregeln, die sollte man einfach schon, man. Also, das gehört zur elementaren Grundausstattung eines jeden Menschen dazu, dass man irgendwie so ein bisschen Anstand wahrt, ja, und sich im Zug nicht daneben benimmt, ja. Und wenn man sich daneben benehmen sollte, ja, finde ich, da muss dann auch mal Selbstjustiz erlaubt sein. Ja. Ja, einfach auf die Fresse. Ja. Weil sonst lernen die Kinder das nämlich nie. Ja, die Leute. Man könnte ja auch regelmäßig üben. So alle 500 Kilometer wird halt eine Übung durchgeführt. Und irgendjemand wird einfach mit so einem nassen Lappen einfach so links und rechts. Ey, ins Flugzeug musst du ja auch die Sicherheit da einmal, wird das vorgemacht, ne? Da kann man ja auch mal im Bahn. Meinst du, da steht der Zugbegleiter vorne und macht dann einen Hinweis, ja, bitte seien Sie im Waggon ruhig und essen Sie keinen Döner bitte. Und überhaupt, seien Sie bitte keine Frauen-Kegelgruppe. Da siehst du nämlich schon, das geht nämlich gar nicht, das alles so genau zu detaillieren, weil du sozusagen, Piktogramme sind immer so Einzelfall. Genau, Piktogramme sind ja auch immer so Einzelfallsachen. Ja. So, halt die Klappe, hör auf zu fressen, stell das Handy aus und so. Was man aber haben will, ist ja so eine Art Generalklausel, ja. Benimm dich, ja. Genau. Aber so sei kein Arsch. Generalklauselartige Sachen als Piktogramm darzustellen, ist halt eher schwierig. Einfach ein Arsch und durchgestrichen. Ach nein, so Unsinn. Ja. Ist doch Quatsch. Nächste Frage. Die Sache mit dem Bahnlärm. Findet ihr gelegentlichen oder getakteten Bahnlärm schlimmer als etwa schwächeren Dauerlärm von einer Straße, Autobahn? Nee, interessiert mich nicht. Ich wohne nicht in der Nähe von Gleisen. Nächste Frage. Also ich finde Bahnlärm romantisch. Ich auch. Ich kann das nicht sehr... Es ist wirklich so. Das hat was mit Ferne zu tun. Und ja. Ersticke-Qual voll Boden. Ersticke Qual. Also gerade in Göttingen, dieses ferne Hallen der Züge im kleinen Tal ist wunderschön. Ja. Sag das mal den Leuten, die an Bahntrassen wohnen. An der linken Rheinseite. Es gibt in Rheinland-Pfalz oder wo ist das? Linke Rheinseite. Ja, genau, wo einfach so im 1-Minute-Takt so. Und wo dann Züge auch so teilweise mit 5 Meter Abstand zu Häusern einfach fahren. Ja. Völlig Wahnsinn, ohne Schallschutz. Weil eigentlich müsste da gebaut werden, aber dazu müsste man die Trasse kurzzeitig stilllegen. Ah, es geht nicht. Damit man die muss man nicht verlegen, die kann man dann da wieder hinlegen, aber die muss man da rausmachen, damit man den Schallschutz anständig in diese 5-Meter-Furche bringt. Das wird einfach nicht gemacht, weil das ist zu teuer und gerade nicht finanzierbar. Und deshalb kriegen die Leute jetzt irgendwie teure Fenster und einfach ganz viel Geld an Entschädigung jedes Jahr. Völlig wahnsinnig. Da gab es mal irgendeinen Bericht aus Rheinland-Pfalz. SWR oder so. Ja, Rheinland-Pfalz, ja. Unfassbar. Ich finde Bahngeräusche gerade von innerhalb einer Bahn sehr angenehm. Das ist so, damit kann man sie sofort betäuben und da schlafe ich sofort ein. Das Problem hatten wir heute. Aber auch so, ich habe... So, wenn Züge vorbeifahren, also ich kann mich sehr gut an eine Bahntrasse setzen und einfach genießen. Das kriege ich hin. Ob ich dann da wohnen möchte, das weiß ich nicht. Das müsste ich, glaube ich, erstmal erleben. So wirklich Tag und Nacht. Ich glaube, dass es dann irgendwann auch nervig wird. Über die ersten meine ersten Lebensjahre unter der Rendsburger Hochbrücke verbracht. So ziemlich direkt. Oh, die ist auch also, schön. Da müssen wir auch mal hinfahren. Die kenne ich gar nicht. Was? Gut. Die ist aber eigentlich sehr, wie ich, sehr bekannt. Das, Der Name sagt mir jetzt gerade nichts. Google das mal. Den habe ich schon mal gesehen. Der ist halt in Rendsburg. Ich habe keine Ahnung, wo Rendsburg ist. Schleswig-Holstein. Ah. So, wenn hier Kiel ist und da ist Flensburg, ist Rendsburg, jetzt muss ich mal andersrum denken. Genau, ist Rendsburg ungefähr da. Das ist schon ziemlich. Moment, ups. Na? Ist da, so sieht die aus. So. Ach, die! Ja, die kenne ich, aber ich wusste nicht, dass die in Rendsburg ist. Ja. Ja. Nächste Frage. Egal. Die Sache mit den Crashnasen. Werden die neuen europäischen Nahverkehrszüge durch die vorgeschriebenen Pralldämpfer unter den Führerständen unter den Augen unschöner, klobiger als die Modelle der 90er Jahre? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich sage nur Hamsterbacke. Ich finde den Talent 2... Also das driftet hier schon wieder in so eine Pufferküssernummer ab, Alter. Wir müssen auch mal hier Fragen kriegen, die nicht irgendwie nur zu Bahnthemen sind, Leute. So geht das nicht. Entweder ihr schickt was Anständiges oder nicht. Also, oder lasst es ganz sein. Da, also hier, der Einzige, der jetzt noch Bahnfragen stellen darf, ist hier der Toni, weil der nämlich schon mal mit angefangen hat. Und mit ein bisschen Glück kann man die auch in einen Fachpodcast für Bahnfragen shiften. Nee, der Toni bleibt jetzt. Der Toni hat aber jetzt. Ja, na gut. Ja. No, aber er muss jetzt noch 71 machen. Ja, bin gespannt auf Frage 199. Also, 80. Ja, ich finde, es werden Züge natürlich klobiger, aber ist es dem mehr der gewonnenen Sicherheit halt relevant? Also es kann, du kannst es halt auch schön machen, so die Hamsterbacken, die sehen halt dadurch schön aus. Und sonst? Klobig heißt ja nicht deswegen gleich hässlich. Du kannst auch noch mit Farbe und mit vielen anderen Elementen spielen. Ich meine, es ist, also muss man halt immer einen vernünftigen Designer ranlassen und ein bisschen iterieren vielleicht auch. Also warum nicht? Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Vor allen Dingen, wenn du auf den Betrachter gerade einen Zug zurast. Weiter. Du hast auch nicht ausgeschlafen, Cornelis. Nee. Ich kann auch schon, mit den Sätzen ist auch schon schwierig. Und ich habe irgendwie nur. Ich habe gerade noch Schafskäse im Kopf. Halbes Patros. Wir sind ja auch vorhin irgendwie an Karlau vorbeigefahren, ne? Ganz viel Patros, die Sendung heute. Wir sind ja auch vorhin an Karlau vorbeigefahren, ne? Ja, genau, an Karlauer. Genau, an Karlau, wo die Karlauer herkommen. Ja, ja. Exportgut von der Stadt Karlau. Ja. Weiter. Haben wir noch was? Das war schon. Was? Oh. Ja, wir müssen Sachen pluggen. So, pluggen. Ja. Präsentiert von dillokin.com. Übrigens, die gängigste Theorie des Begriffes Karlauer bezieht sich auf die Stadt Karlau. Ernsthaft? Ja. Da haben wir vorhin noch über Karlauert. Ja, kommt wirklich daher. So, plugge mal. Ja, okay. Wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr pluggen, habe ich mir überlegt. Deshalb... Oh Gott, das kriegt für diese Bilder kriegen wir jetzt nie mehr, kriege ich nie wieder zum Kopf. Das war nicht viel. Wir müssen, Brainstorming-Aufgabe für gleich, wenn die Sendung vorbei ist, ein deutsches Äquivalentwort für Plug suchen, das man irgendwie benutzen kann, weil das geht einfach nicht. Das ist einfach jetzt einfach vorbei, Dennis. Dankeschön. So. Wir müssen mal einfach so ein paar Dinge erwähnen, die wir gut finden. Dieser Blick, wie Renke versucht, diese Form von Plugs aus seinem Kopf zu kriegen. So. Nein, es geht ja um Zahnarztplug, haben wir doch vorhin schon mit QUE. Übrigens, wir müssen dringend mal nach Karlau, es gibt da einen Witze-Rundweg. Oh Gott. Mann, so, jetzt. Das ist wirklich so. Alter. Nein, das steht doch nicht. Entschuldigung. Claudia hat gerade noch gefragt, was erhoffen wir uns eigentlich von diesen Fragen? Das ist historisch gewachsen. Ja. Wir wurden nämlich irgendwann mal einfach, nachdem wir ein paar Bahnthemen besprochen hatten, wurden wir uns einfach Fragen gestellt zum Thema Bahn. Das haben wir dann irgendwie Bahnfragen genannt. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns mal von diesem Bahnding hier ein bisschen lösen. Und jetzt dann kam immer hat gut geklappt. Toni hat anderen Küchen. Hat nicht so ganz funktioniert, aber eigentlich ist es immer noch der Plan, dass bei noch Fragen einfach so am Abschluss der Sendung einfach nur so kurze Fragen gefragt werden und dann gibt es kurze Antworten oder auch nicht. Das ist eigentlich so Improvisations-Gag-Theater. Das funktioniert halt nicht so wirklich, wenn da halt irgendwie so, na, wie gefällt dir denn so die klobige Front des, wie heißt die Baureihe? Das ist der Talent 2. Ja. Ne? Hamsterbacke. Oh. So, genau. Wir müssen jetzt Sachen erwähnen, die wir irgendwie gut finden. Und eine verdammt gute Idee, ist es auch nicht mehr ganz neu, ich hänge ja immer sowieso hinterher, ist von Holgi und Kader das Berlin-ABC bei Faznet, wo die einfach ABC, so heißen die Tarifbereiche hier, einfach in irgendeinen Bahnhof fahren mit S oder U-Bahn. Genau, A, B ist Berlin, C ist Brandenburg. Genau, irgendwie so quasi aber noch Nahbereich Berlin. An irgendeine Station fahren und angucken, was da ist und darüber schreiben. Und das ist einfach eine, also die machen das halt auch sogar noch gut, aber die Idee ist alleine so schön. Sogar. Und ja, also die machen es, die Idee ist schön und die machen es dann auch sogar noch gut. Es hätte schon gereicht, wenn jemand diese Idee einfach nur gehabt hätte und das irgendwie so halbwegs mit so ein bisschen Liebe veranstaltet hätte, habe ich das Gefühl. Weil eigentlich ist das so naheliegend. Ja. Ich habe irgendwie so, ich habe sofort gedacht, ach ja klar, kann man ja auch machen. Weil, wie viele Stationen gibt es hier im Netz? Viele. Sehr viel. Also ich glaube, haben Sie, sind Sie beschränkt auf S-Bahn oder auch auf U-Bahn? Ich glaube, Sie haben aktuell nur S-Bahn im Fokus, Stationen. Selbst davon gibt es bestimmt 100. Nee, hier ist O7 Eisenacher Straße. Okay, dann hast du nochmal weitere 200 Stationen. So. Du kommst auf 200 Stationen sicher in Berlin. Hm. Daher. Ja, ist auf jeden Fall einfach, bei der Idee habe ich schon gedacht, meine Fresse. Ja, so. Noch eine Vorstellung von etwas, das Dennis. Ja, Kultur noch ein bisschen. Und zwar, ja. Und zwar hat KIZ, unsere einer Lieblingsband, hat ein neues Album angekündigt von vor langem. Mit unser einer, was, also wolltest du jetzt sagen, dass es unser beider Lieblingsband ist? Oder unser einer im Sinne von nur du? Oder wolltest du eigentlich sowas sagen wie, ich wusste nicht, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Also nicht meine Lieblingsband. Das weiß ich von mir. Eine unserer Lieblingsbands. Okay, da gehe ich mit. So. Die haben ja jetzt in einem grandiosen, Kopie des Solidaritätsliedes, das Kannibalenlied rausgebracht. Mhm. Und haben damit das neue Album angekündigt, und zwar Hurra, die Welt geht unter. Mhm. Im Juli geht es an den Start und heute gab es die erste Single-Auskopplung, wie wir Universal Music Manager sagen, die hier auch irgendwie die Straße runter hausieren, die Schweine. Und zwar Boom, Boom, Boom. Und es ist ein schöner Diss-Track auf Deutschland. Oder auf die deutsche Kultur. Oder auf allgemein auf alles. Ja, schön. Ich habe noch nicht reingehört. Alter. Nee? Nee. Oder hast du was verpasst? Das ist sehr gut. Also, ich kann mich jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag auf so eine Sendung vorbereiten. Ich habe noch irgendwie anderes zu tun. Muss mit Mittagsschlaf muss ich heute machen. 1,5 Stunden fast. Das ist so schlimm. Ja, das ist einfach Zeit, die kriegst du nicht wieder, wenn du da pennst mittags. Das ist einfach. Das macht einfach man doch verloren. Auch nicht sowas. Das ist doch Quatsch. Das ist zu klagen auf so hohem Niveau. So. Ja. Wir schließen dieses Kapitel dieses traurigen Podcastes. Genau. Für Heimat. Plax und Moral. Und ich hatte gerade noch einen guten Sendungstitel, der ist mir jetzt schon wieder entfallen, weil hier ständig dieses Zahnarztthema wieder aufgemacht wird. Wir reden nie über Zahnärzte. Aber hey, das war Folge 58. Ja, genau. Wir haben so Flatterknöpfe, kann man draufdrücken. Wir haben einen Twitter-Account, @Anycast, wir haben auch Facebook. Das benutzen wir leider nicht. Aber man kann da auch gefällt mir drücken. Ja. Oder gefällt mir nicht, aber je nachdem. Genau, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach an dudummesau@anycar.st. Das Schlimme ist, es kommt an. Catch all? Ja. Na dann. Du dürft ihn nicht verraten. Ich kann auch schreiben, Renke ist eine dumme Sau @anycar. Man kann auch die ganzen Nachrichten an @anycar schreiben, zum Beispiel die ganze Frage davor setzen. Ja. Wenn das mal jemand macht, wäre das cool. Wie lang darf das sein? Weiß ich gar nicht. 256? Ja. Ja. In die Richtung. Versuch das doch mal. Ja? Fände ich gut, fände ich wirklich interessant. Renke möchte nach Hause. Renke möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Wir gehen jetzt alle schön Zähne putzen und trinken Plug entfernen. Was ist eigentlich aus meinem Tee geworden? Weiß man nicht, ne? An der Grenze. Weiß man nicht. Hab ich da gelassen. Trinken nach Oldenburg wieder. Trinken noch ein Wässerchen, putzen uns schön die Zähne. Wichtig. Sonst gibt es nämlich Karies und dann wird gebohrt. Soll ich noch davon erzählen, dass ich die Woche im Kinderzahnarzt war? Und du kein Lolli bekommen hast, ich weiß. Ist ganz schlimm. Du bist jetzt bei deiner Zahnärztin einfordern. Dürfen sich die Kinder dein Geschenk aussuchen und dann. Du aber nicht. Das ist nur so Plastikschrott. Ja und? Das macht trotzdem Kinder glücklich. Ja, bei meiner Zahnärztin war das so, dass ich als Kind da Pornos gelesen habe, weil die da rumlagen. Das war schön. Okay. Jetzt sind wir wieder bei den Zeit, ins Bett zu gehen. Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Wir danken fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit. Na, ich spiele mal die Internationale. Es verabschiedet sich Ihr Lieblings-Laber-Podcast. Team La... Hashtag Team Laber-Podcast. Wir machen jetzt alles Hashtag-Zeichen. Sollen wir mal Periscope starten? Ja, mach mal. Dann machen wir alle mal gemeinsam... Manchmal. So. Wir können auch andere Hashtags machen. Wollen wir einfach noch ein paar Hashtags sagen? Ja, aber ich habe keine Ahnung. Mach mal schneller. Tipp. Ja, das muss ich hier auch erstmal laden, Mann. Ja, das ist alles ein WLAN hier drin. Das ist schnell. Ja, klar habe ich im WLAN. Ja. Ich verbreite nicht meine Daten. Das ist so teuer. So. Ich muss, wie machen wir das jetzt? Na, ich mach mal. So? Ich muss, aber kann ich. So geht das. Lass mich erstmal machen und ich mach dich dann. Ne? So. Ach so. Ja? So, machen wir kollektiv so. Ja. Hashtag Team Lava Podcast. So, übergebe ich dir das mal. So. Der eleganten Drehung. Ich bin verwirrt, das ist cool für mich. Was muss ich da tun? Das ist ein Video. Das kommt mal. Live. Achso. Das ist der heiße Scheiß jetzt. Von meins alle. Die Einblendung gerade, Tim Pritlaff gerönt. Guck mal. Der Hashtag Wurstsalat. Hä? Na komm, Quinn. Was muss ich machen so? Ja, so ein Hashtag, Mann. Ja Hashtag Plug. So mal. Ah. Schreibweise offen. So, weg. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, willst du noch was sagen? Schlaft schön. Ich noch von Rocco erzählt, von Rocco und Co. Oh. Lass es. Schlaft schön. Okay. Gute Nacht. Weg. Bis bald.